Ja, Bienengespräche, die sechste Ausgabe. Es geht heute um die Varroa-Milbe. Lothar Bodingbauer sagt Hallo und ich bin zu Gast bei Rudolf Mosbeckhofer. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich bin mit dem 24a zu Ihnen gekommen, weit in die Pampa raus, an die Stadtränder von Wien, in den Norden eigentlich. 1210 sind wir, gell? 1220. 1220. 1220 22. Bezirk, ja. Spargelfeldstraße. 191. So ist es. AGES-Gebäude. AGES. Amt für Bundesamt. Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit. Das ist ein Bundesamt. Das Bundesamt ist auch hier, aber das ist getrennt von der AGES. Es gibt das Bundesamt für Ernährungssicherheit und das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen. Und wir sind im? Wir sind in der AGES, im Gebäude der AGES. Aber ist kein Bundesamt ist wieder. Die AGES ist kein Bundesamt, sondern es gibt zusätzlich zur AGES noch das Bundesamt für Ernährungssicherheit. Ah ja, okay. Und AGES ist die Abkürzung nochmal für? Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit. Ah ja, Agentur. Ja. Und wo ist Agentur und Bundesamt? Warum ist das zwei Teile? Unterschied ist der, der Bundesamt ist immer hat eine hoheitliche behördliche Funktion. Ah ja. Zum Beispiel für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, Düngemitteln und all diese Dinge, ja, wo eben das Bundesamt die Agenten dafür hat. Mhm. Und die AGES ist eigentlich die Stelle zur Risikobewertung. Ah, verstehe. Das Bundesamt macht quasi das Risikomanagement in Form der Zulassungen, ob sie das zulassen oder nicht. Und die AGES ist praktisch die davor geschaltete Risikobewertungsstelle, wenn man so sagen möchte. Also der Kopf davor oder der Inhalt eigentlich, also worum es dabei geht. Es gehören beide zusammen, ja. Ja. Aber es ist ein zweistufiges Verfahren vorgesehen. Mhm. Der Risikobewerter muss eine andere Person sein und der Gutachter wie der dann der Entscheider ist. Ah, alles klar. Damit da sozusagen eine Interessensentflechtung stattfindet. Aber selbes Haus, das geht noch. Das geht gerade noch. Also, dass man im selben Haus quasi ist. Ja, im selben Gebäude, das ist kein Problem. Ja. Und Forschung macht sie auch? Nein. Forschung? Ja, klar. Schon auch? Ja, nein, die AGES hat ganz eine Reihe von Aufgaben. Aha. Ganz verschiedenste. Wir haben ja auch verschiedene Bereiche, ja, innerhalb der AGES. Und wir sind da eben mit der Bienenkunde im Bereich Landwirtschaft, mhm, und genau genommen im Institut für Saat- und Pflanzgut, Pflanzenschutzdienst und Bienen, wie es jetzt heißt. Mhm. Na, gehört ja auch auf eine Art nah zusammen. Also das ist ja logisch und schlüssig. Also ja, das machen ja die Bienen. Also grundsätzlich schon, nur die Bienen haben so eine Querschnittmaterie, wenn man so will. Ja? Ja, ja. Die haben so viele Berührungspunkte zu allen möglichen anderen Bereichen genauso. Ja. Das heißt, man hätte sie auch woanders dazugeben können, aber zum Saatgut im Sinne von Saatgut entsteht aus Blüten, eben, und aus den Samen ist natürlich das eine gute Verbindung. Und das ist ja auch immer das Hauptargument, warum Bienen wichtig sind. Also sonst wäre es ja vielen wurscht, nicht, was mit den Bienen passiert. Ja, okay, der Honig, aber dieser Wert für die Befruchtung, dieser Bestäubungswert, oder wie sagt man denn, da gibt es einen eigenen Namen, glaube ich sogar. Naja, das ist Bestäubungsleistung. Die Bestäubungsleistung. Ja, ja, richtig, genau. Aber das ist eigentlich so auf die menschenbezogenen, ja, Dinge, Kulturen bezogen. Ja. Ja. Sonst spricht man von Ökosystemleistungen der Bienen. Ja. Das heißt, weil die Bienen, und zu den Bienen zählt man ja eigentlich nicht nur die Honigbienen, sondern auch die Hummeln oder verschiedene, ja, genau, Wildbienenarten. Ja. Hummel ist auch Apis, gell? Also das ist auch die. Nein, Hummel ist Bombus. Okay, Hummel, aber ist es ist die über. Apide, ja. Apide, die gehören zur Familie, jetzt, der Stechimmen. Wo aber die Wespen nicht dazu gehören. Die Wespen nicht, ja, das, genau, ist eine eigene Familie. Ja. Aha. Und es gibt ja zum Beispiel in Österreich ungefähr 650 verschiedene Arten von Wildbienen, ja, die zum Teil ganz spezialisiert sind und nur ganz bestimmte Pflanzen besuchen, ja, auch für Nestbau ganz bestimmte Materialien verwenden. Die machen aber keine Kolonien wie die Honigbienen, ja, sondern da bauen eben die Weibchen für sich alleine nach der Überwinterung die Neströhren, mhm, holen dann entsprechendes Material zum Ausgleiten der, mhm, Neströhren, mhm, sammeln Blütenpollen, legen ein Ei drauf, mhm, das machen sie mehrmals und bis sozusagen das Nest fertig ist, ja, und dann bleibt dort die Brut auf sich allein gestellt, entwickelt sich da drinnen. Bei der Honigbiene haben wir ja einen sozialen Organismus, Volksstärke ist unterschiedlich, Winter oder Sommer, mhm, sehr differierend, das variiert so von ungefähr 10.000 Bienen im Wintervolk bis vielleicht 30.000, 50.000 Bienen im Sommervolk. Mhm. Und deshalb, auch dadurch, dass die Bienen in der Hand der Imker sind, werden sie verstärkt für Bestäubungszwecke gezielt genutzt. Natürlich. Weil man kann Bienen transportieren, ja, man kann sie aufstellen, man kann ihnen auch künstliche Nisthilfen zum Beispiel in Form der Bienenstöcke zur Verfügung stellen, was bei Wildbienen viel, viel schwieriger ist. Man kann Bienen auch ganz einfach vermehren, wenn man weiß, wie es geht, indem man Königinnen züchtet und halt Jungvölker bildet. Mhm. Es gibt allerdings auch einige Wildbienenarten, die schon eingesetzt werden gezielt für Bestäubungszwecke, die man auch zu kaufen kriegt. Hummeln sind ein gutes Beispiel, da werden ja Hunderttausende oder Millionen Völker gezüchtet, für den Einsatz von für den Bestäubungseinsatz in Glashäusern zum Beispiel bei Tomaten, Paprika und ein paar andere Kulturen. Ja, ja. Oder verschiedene Osmia-Arten zum Beispiel werden auch ganz gezielt schon gezüchtet und eingesetzt. Was ist das? Osmia-Arten? Osmia, das ist eine sehr früh im Jahr fliegende Wildbienenart. Ah ja. Eine Mauerbiene heißt die. Da gibt es eine gehörnte Mauerbiene und eine rote Mauerbiene. Und die Osmia-Rufer, die rote Mauerbiene, wird sehr viel verwendet. Mhm. Oder die Luzerne-Blattschneiderbiene zum Beispiel wird in den USA in millionenfacher Anzahl kultiviert, aufgezogen praktisch und dann bei den Luzerne-Feldern für die Luzerne-Bestäubung eingesetzt. Also es werden auch Wildbienen genutzt für solche Zwecke, aber halt immer eher lokal und für ganz bestimmte Aufgaben. Und Thema unseres heutigen Gesprächs wird die Varroa sein, die Varroa milbe, Varroa destructor, Konstruktor, Destructor natürlich. Ja. Und ein Grund, warum sich die eben so vermehrt hat, ist ja eben genau das, dass Königinnen verschickt werden, Völker verschickt werden, also dass Wanderbienenstände es gibt, dass da wirklich große Transferbewegungen stattfinden. Und die ist halt da irgendwie zu uns gekommen, die Milbe, und ist jetzt weltweit eine der größten Milben, was sagt man denn? Feinde. Ja, Bedrohungen für Bedrohungen, die Bienenvölker. Nee, man muss unterscheiden zwischen Vermehrung und Verbreitung. Ja. Also die ursprüngliche Verbreitung von der Varroa-Milbe war ja in Asien. Ja. Und erst später ist man draufgekommen, durch genaue molekularbiologische Untersuchungen, dass es im Prinzip zwei große Arten gibt. Ja. Das eine ist die ursprünglich beschriebene Varroa jacobsoni. Da hat man zuerst geglaubt, die haben wir auch. Ja. Dann hat sich aber herausgestellt, das ist die Varroa-Milbe, die auf der indischen Biene in der asiatischen Bieneninselwelt lebt. Ja. Und dann gibt es die Varroa destructor, die hat dann einen neuen Namen bekommen. Ja. Das ist die Varroa-Milbe auf der asiatischen Honigbiene am Festland. Und wir haben eben diese Varroa destructor bekommen, von der gibt es verschiedene Genotypen, die haben unterschiedliche sozusagen Eigenschaften, sind unterschiedlich aggressiv auch gegenüber unseren Honigbienen. Und das ganze Dilemma hat angefangen, wie man europäische Honigbienen in den asiatischen Raum gebracht hat, weil unsere Bienen mehr Honig bringen und größere Völker machen als die asiatischen Honigbienen. Und um sozusagen die Produktion zu steigern, hat man europäische Honigbienen nach Asien gebracht. Damit haben sie die früher getrennten Verbreitungsgebiete der Bienen überschnitten. Mhm. Und die Varroa-Milbe, Varroa destructor, hat die Chance genutzt und hat einen Wirtswechsel vollzogen von der asiatischen Honigbiene Apis cerana auf unsere Apis mellifera. Und die asiatische Honigbiene ist ja ganz gut zurechtgekommen mit dieser Varroa. Die hat Abwehrmechanismen schon über Jahrmillionen der Selektion herausselektiert. Ja. Und die kommt mit der Varroa-Milbe aufgrund verschiedener Mechanismen zurecht, dass die Völker nicht absterben. Was sind das für Mechanismen? Ja, zum Beispiel, dass die Bienen aktiv Milben sich runterputzen können vom eigenen Körper. Sie putzen sich auch gegenseitig. Dann vermehrt sich dort die Varroa-Milbe nur in der Drohnenbrut und nicht in der Arbeiterinnenbrut, wie bei unseren Bienen. Ja. Und zusätzlich können die asiatischen Bienen auch milbenbefallene Zellen erkennen von außen. Ja. Entweder durch Geruch oder Geräusche, man weiß das noch nicht so genau. Mhm. Und dann gehen diese Bienen hin, die Arbeitsbienen, und öffnen ganz gezielt diese Brutzellen, räumen entweder die ganze Brut mit den Milben drinnen und den Nachkommen aus, oder fischen nur die Milbe raus, deckeln sogar die Zelle wieder zu. Reparieren das Ganze. Auf die Art und Weise, ja teilweise. Okay. Auf die Art und Weise können sie den Befall so in Grenzen halten, dass Milben und Bienen gemeinsam in einem Volk vorkommen, ohne dass das Volk stirbt. Und bei unseren Honigbienen ist das eben anders. Die haben das nicht gelernt von der Evolution her, weil sie eben in anderen Verbreitungsgebieten waren, wo eben diese Varroa-Destructor eben nicht ist. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Da gibt es unterschiedliche Hypothesen dazu natürlich, warum unsere Bienen das nicht so ausgeprägt können. Gewisse Ansätze gibt es schon. Ja. Eine Hypothese davon ist, dass ursprünglich die Bienen auch unsere das gekonnt haben, aber durch dann die geografische Trennung von den Milben und durch den Nichtkontakt mit den Milben ist bei unseren Bienen diese Eigenschaft verloren gegangen, weil sie es einfach nicht gebraucht haben. Ja. Aber also, ist es so schwierig, eine Milbe loswerden? Also ich meine, naja, die Varroa-Milbe, muss man wissen, ist ja perfekt an das Leben im Bienenvolk angepasst und auch auf das Festhalten am Bienenkörper. Die ist flach, hat Borsten, hat Saugnäpfe an den Beinen und kann sie auf der Biene gut festhalten, und die ganze Vermehrung der Milbe findet in der verdeckelten Brutzelle statt. Unzugänglich. Unzugänglich, ja. Und damit ist es für die Bienen schon mal schwierig, alle Milben, die in den Brutzellen drinnen sind, zu erwischen. Und da drinnen vermehrt sich auch die Milbe. Mhm. Und das, was Sie vorher gemeint haben, die Verbreitung, dass das eine weltweite Verbreitung geworden ist in der Zwischenzeit, mit Ausnahme, soweit bekannt bisher, ist ja nur Australien mehr milbenfrei, also Varroa milbenfrei, ist eben in vielen Fällen erfolgt, durch den Transport von Bienenvölkern, von Königinnen, wo man eben nicht gemerkt hat, dass diese Milben auf der Biene sitzen. Die können sie da sehr gut verbergen. Mhm. Auf den Bauchschuppen, wenn sie dort sitzen, verstecken sie sich teilweise unter den Bauchschuppen, in den Falten, in der Nähe drinnen, des Wachspiegels, ja, oder zwischen Brust und Hinterleib. Mhm. Und wenn man nicht wirklich damit rechnet, dass dort man die Milben suchen muss, sondern nur die Biene anschaut, findet man sie vielleicht gar nicht. Mhm. Und so ist sie auch eingeschleppt worden. Und das ist eingeschleppt worden, da kann man jetzt keinen Schuldigen finden, der da irgendeinen Fehler gemacht hat, oder das passiert einfach, so wie andere Pflanzenarten halt irgendwann mal mit Samen bei uns sind, oder hat da jemand etwas falsch gemacht? Naja, darüber will ich mich nicht näher äußern, weil es gibt im Prinzip gibt's zwei Quellen, wie wir die Varroamilben gekriegt haben. Ja. Ja. Das eine ist einfach durch imkerliche Tätigkeiten, wo Völker transportiert worden sind in den asiatischen Raum und dann ohne zu wissen, dass Milben drauf sind, hat man diese Völker zurückgebracht. Mhm. Die andere Quelle, davon war Deutschland betroffen, war eben ein Bienenimport für Versuchszwecke und leider hat sich dann später herausgestellt, dass im Zuge dieses Bienenimportes für die Versuchszwecke auch Milben mitgekommen sind und die haben sie dann, weil man nicht gewusst hat, dass die da drauf sind, dort am Ort, wo man es im Freien gehalten hat, diese Bienenvölker eben ausgebreitet. Mhm. Aber gut, ich meine, ob man früher oder später die Milbe sowieso gekriegt haben, das ist müßig zu diskutieren. Momentan sind wir damit konfrontiert und das lässt sich eigentlich im Nachhinein nicht sagen. Also praktisch der Unterschied zwischen Vermehrung und Verbreitung, das ist einmal ein wesentlicher Aspekt, den wir jetzt gelernt haben. Die Vermehrung ist praktisch, wie sich die Milbe vom Ei über die Nymphe wieder bis zur erwachsenen Milbe entwickelt und dort dabei im Rahmen dieser Entwicklung die Anzahl der Milben vermehrt im Bienenstock. Mhm. Und das andere ist die Verbreitung, das heißt, wo lokal oder auch geografisch verteilt sich die Milben befinden. Und jetzt, wenn jetzt ein Volk bei einem Imker befallen ist, dann kommt es ja auch darauf an, welche Völker in der Umgebung existieren, weil da ist ja praktisch die lokale Verbreitung dann möglich. Sie sind übrigens selbst Imker, das muss ich an der Stelle sagen. Ja, ich habe ein paar Bienenvölker. Ja, genau. Also das heißt, deswegen soll man ja auch die Milbenbehandlung am gesamten Stand machen und nicht nur am linken Volk von der Gartentür. Ja, das ergibt sich einfach daraus, dass heute in ganz Österreich wahrscheinlich kein einziges Bienenvolk mehr zu finden ist, wo nicht eine oder mehrere oder viele Varroamilben vorhanden sind drin. Ja. Also das ist einmal Faktum. Das ist einmal Faktum, ja. Mhm. Und die werden wir auch, wie es momentan ausschaut, nie mehr los. Ja. Und das, was Sie meinen, ist einfach, wenn man eine Bekämpfungsaktion macht, sollte man natürlich am eigenen Stand schauen, dass man alle Völker zur gleichen Zeit einbezieht in diese Bekämpfungsaktionen, weil sonst habe ich durch den Bienenaustausch, es findet immer Bienenverflug statt, von Volk zu Volk, aber auch von Bienenstand zu Bienenstand. Mhm. Und sonst habe ich da einfach immer wieder einen Wechsel der Milben von einem Volk in das andere. Durch Räuberei können zum Beispiel auch Milben eingetragen werden in meine Völker oder aus meinen Völkern ausgetragen werden auf andere Bienenstände. Und dort verlassen sie die Bienen, gehen dort in die Brutzellen, vermehren sich wieder. Und generell, wenn man zum Beispiel auf Ortsgruppenniveau das Ganze sieht von den Imkerorganisationen, ist sicher empfehlenswert, wenn sich innerhalb einer Ortsgruppe oder eines größeren Gebietes die Imker absprechen, wann sie mit den Behandlungen gegen die Varroamilbe beginnen, damit eine gewisse Phase da ist, wo auf allen Ständen die Varroamilbe gleichzeitig bekämpft wird. Vorne und hinten wird sie es dann ein bisschen ausfransen, sage ich einmal, weil je nachdem, welche Trachtgebiete die Imker haben in dem Gebiet, ob einer noch eine späte Tracht nutzen will oder nicht oder den Honig schon geschleudert hat, während der Honigproduktion soll man ja überhaupt grundsätzlich keine Varroa-Bekämpfungsmaßnahmen setzen, kann sein, dass der eine ein bisschen später beginnt, der andere ein bisschen früher, aber der Kern der Behandlungszeit soll sich überlappen im ganzen Ortsgruppengebiet oder vielleicht sogar noch in einem größeren Gebiet, dass man eine nachhaltige Wirkung hat. Gegen die vielleicht noch in Bäumen brütenden, entflogenen Schwärme, die sich dort ja vermehren können. In Wien sitzen viele Bienen auch in den hohlen Bäumen. Wir haben ja viele Alleen und große Bäume oder auch in den Rauchfängern, die nicht benutzt werden von den Häusern. Da kann man ohnehin nichts machen. Und dann heißt es ja, dass ohne Behandlung es 3-4 Jahre dauert, bis das Volk kollabiert. Ist das so oder ist es nur eine Legende? Die Regel hat, nein, das ist keine Legende, sondern das ist schon Realität. Nur hat die Regel gegolten, zu der Zeit, wo die Varroamilbe praktisch im Zuge der Erstinvasion eingedrungen ist. Wann war das eigentlich? Ja, wir haben die ersten Fälle gehabt, 1990? Wahrscheinlich 1980. 80 schon. 1990 haben wir schon Völkerzusammenbrüche gehabt. Okay. Genau wissen wir es nicht, aber ungefähr so um 1980 sind die ersten Varroamilben eben auch in Österreich aufgetaucht. Und je größer natürlich die Anzahl der Varroamilben schon da ist und die Anzahl der befallenen Völker, desto größer ist insgesamt die Varroa-Zahl, die Varroa-Population, und desto schneller geht dann wieder der Zusammenbruch. Mhm. Das heißt, heute kann es sein, dass Erfolg, was sie im Frühjahr aufgebaut haben oder im Winter entmilbt haben und die praktisch mit nahezu null Milben startet, kann im Laufe einer Saison eingehen. Mhm. Aufgrund der Milben, die von außen wieder reinkommen, mhm, und sich dann in dem Stock vermehren, und da können sie Vermehrungsraten haben, das geht in die Tausende. Wir haben jetzt so verschiedene Aspekte, die wir alle eigentlich besprechen wollen. Also und jetzt schauen wir, dass wir einen Weg durchfinden. Völker können auch sehr rasch zugrunde gehen. Und Imker, die früher gewohnt waren, das relativ elegant zu machen oder nicht ohne großen Plan, ein bisschen behandeln oder auch nicht, das gibt's nicht mehr. Varroa muss planhaft behandelt werden, sonst ist es vorbei. Das macht mittlerweile auch schon jeder, weil sonst hätte er keine Bienen mehr. Ja, jeder Imker muss halt ein Konzept haben. Er muss ein Konzept haben. Die Varroa-Milbe ist in seinen Völkern vorhanden, er wird sie nicht mehr los. Ja. Sie vermehrt sich jedes Jahr. Ja. Man kann rechnen mit einer, ganz grob gesprochen, mit einer Verdoppelung der Varroa-Zahl in den Völkern pro jedem Monat, wo Brut in den Völkern ist. Und also von Februar, kann man sagen, bis November, Oktober, habe ich jedes Monat eine Verdoppelung der Milbenzahl. Das weiß ich vorher. Und deswegen muss ich meine ganze Betriebsweise planen, dahingehend, dass ich dann zum richtigen Zeitpunkt behandeln kann. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich einen Honig ernten. Das heißt, ich muss da praktisch die Betriebsweise, die bisher nur abgestimmt war, auf die Völkerführung zur Produktion von Honig oder zur Königinnenzucht, muss ich auch zusätzlich noch abstimmen auf die Möglichkeit für vernünftige Varroa-Behandlung. Das heißt, ich nehme in Kauf, dass die Anzahl der Varroa-Milben steigt im Volk, weil ich in der Zeit Honig eben produziere mit den Bienen. Aber dann, wenn abgeschleudert ist, wie es heißt, dann muss ich eben etwas unternehmen, damit ich die Zahl runterkriege. Ja, genau. Und deswegen haben wir im Wesentlichen ein dreistufiges Bekämpfungskonzept, ja. Oder ein sogenanntes integriertes Varroa-Bekämpfungskonzept. Ja. Das ruht auf den drei Säulen. Und zwar schaut man, dass man zuerst mit biotechnischen Maßnahmen zur Zeit der Honigproduktion die Milbenzahl reduziert. Biotechnisch heißt im Wesentlichen mit der Hand oder etwas ohne Chemie. Ja, ohne Chemie, ohne Einsatz von Medikamenten. Also dazu gehört zum Beispiel die Entnahme von verdeckelter Drohnenbrut. Weil dort besonders, besonders viele Milben drinnen sind. Ich kann aber auch verdeckelte Arbeiterinnenbrut entnehmen. Die kann ich für Jungvolkbildung verwenden, weil ich damit natürlich aus der Brut Milben entferne oder mit den Brutwaben aus den Muttervölkern Milben entferne. Jetzt werden die entlastet. Ja. Die andere Möglichkeit ist zum Beispiel, dass ich Wärmebehandlungen durchführe. Es gibt da spezielle Geräte. Der Varroa-Destruktor, wie heißt der? Varroa-Controller. Genau, Varroa-Controller, genau. Verschiedene temperaturgesteuerte Programme, wo ich brutfreie, also bienenfreie Brutwaben über eine gewisse Zeit an einer bestimmten Temperatur aussetzen muss, damit die Milben in der Brutzelle absterben, aber die schlüpfende Brut oder die Larven, die da drinnen sind, nicht geschädigt werden, dass die dann nachher wieder voll lebensfähig sind und leistungsfähig sind. Das ist praktisch genauso eine Differenz. Die Larven der Bienen halten es noch aus, die Temperatur, und die Milben nicht mehr. Ja, so könnte man es einfach sagen. Zum Glück ist es so, dass die Milben niedrige Temperaturen nur noch verkraften. Ja. Weil sonst ging es ja nicht. Geringfügig niedrig. Spanne ist da sehr, sehr schmal. Und deswegen muss das wirklich ein ganz exaktes System sein. Und Luftfeuchtigkeit ist ein Thema dabei auch. Auch natürlich, dass die Maden nicht austrocknen. Ja. Dann gibt es noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel das Bahnwabenverfahren, wo man die Königin für eine bestimmte Zeit auf eine Wabe sperrt und nach mehrmaligen Wechsel der Königin auf diese Wabe immer die verdeckelten Waben entnimmt, wo sich die Milben gesammelt haben, wie eine Köderwabe und die vernichtet. Und auf die Art und Weise kann ich auch zur Zeit der Honigproduktion die Milbenzahl reduzieren. Aber das geht halt auf Kosten der Brut, dass es praktisch frische Bienen gibt. Ja, ich habe einen gewissen Einfluss natürlich auf die Menge dann der produzierten Bienen, aber in Summe ist natürlich sehr viel mehr Arbeit, das Ganze dadurch. Ja. Das war einmal die erste Säule, das ist wie eine Zinseszinsrechnung. Die erste Säule noch einmal biotechnische Maßnahmen. Also alles, was ich, wenn ich von der Zinseszinsrechnung ausgehe, jede Milbe, die ich im Frühjahr zu dieser Zeit erwische und entferne aus den Völkern, kann sie nicht mehr vermehren. bei jeder Monat, bei einer monatlichen Verdoppelung ergibt es am Ende des Jahres dann vielleicht eine geringere Population um ein Viertel. Eine hundertprozentige Verzinsung quasi. Eine Milbe, zwei Milben, ja, so vier, ungefähr. Acht, 16, ja. 32. Und das kann man exponentiell sehen. Ist da das Wort mathematisch. Ja, genau. Könnte man sich ansteigende ausrechnen, Kurve. Milchmädchenhaft. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn man so rechnet, ohne dass man den Eintrag kalkuliert. Man müsste natürlich den Milbeneintrag, die wieder dazukommen, auch nehmen. Ja. Und deswegen steigt es dann noch schneller, als man glaubt. Aber die Exponentialfunktion, also diese sehr stark ansteigende Kurve, die also nicht linear geht, sondern also so eher pro Monat einfach um fünf Milben mehr, sondern der Schachbrettvergleich, der berühmte, ah, ja, genau, ein Reiskorn auf das erste Feld. Das würde das abbilden und dann weiß man, nach einer gewissen Zeit ist einfach die Varroazahl so groß, dann geht sich das Ganze im Stock nicht mehr aus, dass das Volk gesund bleibt, überlebt. Ja, okay. Und das Problem ist nämlich auch, wenn wir das da gleich einflechten, dass die Varroa-Milbe als Überträger, als Vektor für verschiedene Viren funktioniert. Ja. Das heißt, man kann es vergleichen mit unseren Zecken, die Gehirnhautentzündungsviren übertragen können. Ja. Die Varroa-Milbe nimmt von einer erkrankten Biene oder Bienenlarve oder Bienenpuppe die Viren auf. Die können sie zum Teil sogar in der Milbe weiter vermehren. Dann hat es schon einen höheren Virusspiegel. Wenn es die nächste Biene ansticht oder die nächste Larve ansticht, wird dann über den Speichel von der Milbe das Virus transferiert in die Biene oder in die Larve und damit habe ich praktisch einen zusätzlichen Spieler im ganzen Match. Ich habe nicht nur die Milben, sondern ich habe auch die Viren. Und die Kombination aus Varroa-Milben und Viren führt dazu, dass Bienenvölker viel schneller zusammenbrechen, als wenn ich nur, ich sage jetzt, gesunde, nicht virusbefallene oder virusbelastete Varroa-Milben hätte. Da sitzt die Varroa auch oft im Nacken und bohrt ein Loch in den Panzer und dort, das ist auch eine Eintrittsstelle für Viren und. Ja, auf den Zwischengelenkshäuten sticht es an. Aha. Weil das normale Chitin kannst du nicht durchstechen. Ah, ja. Deswegen sucht er sich die Stellen aus, wo die dünnhäutigen Gelenke sind. Damit, wo die Biene beweglich ist. Aber da praktisch saugt sie an den, wie sagt man, die Lymphe? Hämolymphe heißt das bei den Bienen. Quasi das Bienenblut quasi. Die haben keine Adern, sondern das fließt als Gesamtes so im Körper herum. Ja, sie haben eine Flüssigkeit, aber nicht die Flüssigkeit befindet sich nicht in Blutgefäßen. Es gibt das Herzgefäß, das ist das einzig Größere. Aha. Aber sonst, der Biene ist ja nicht sehr groß. Ja. Da fließt eben diese Leibesflüssigkeit, wie man es auch noch sagen könnte, durch die Bewegungen der Biene in Bewegung gehalten oder zum Teil gepumpt im ganzen Körper herum und sorgt dafür, dass die Nährstoffe verteilt werden und dass eben alles dorthin kommt, wo die Biene es braucht, ob das jetzt da irgendwelche Hormone sind oder solche Dinge. Aber wenn wir jetzt zurückkommen... Und die Milbe holt sich das ist ja praktisch der eigene, die Idee der Milbe, dass sie Nährstoffe aus dieser Hämolymphe. Ja, die Milbe ist ein Parasit. Genau. Und sie braucht praktisch diese Saugtätigkeit auf der Biene und auch auf der Larve, dass erstens überhaupt am Leben bleibt und dann, dass er sich auch vermehren kann. Okay. Und die Vermehrung der Milben wird ja auch gesteuert durch entsprechende Signalstoffe von den Bienenlarven. Und das ist eine evolutionär hochsubtile Angelegenheit, weil die Biene alleine ja schon durch die Brut, das Eierlegen, dann die Verdeckelung der Brut, dann ist die Made dort und dann schlüpft dann irgendwann einmal die Biene nach so und so vielen Tagen, dann muss sich quasi die Milbe reinschmuggeln, geschickterweise, also wenn dass sie da mitmacht. Ja, sie hat ja nur ein ganz kleines Fenster, wo es überhaupt... Ein Zeitfenster. Zeitfenster, weil die Milbe dringt ein, kurz bevor die Zelle verdeckelt ist. Ja. Da steigt sie von einer Transportbiene, wenn man so nennt, von einer armen Biene runter, die Brut füttert, geht in die Brutzelle rein. Eine weibliche Milbe. Geht in die Brutzelle rein, lässt sie da eindeckeln, bleibt drin eine gewisse Zeit in Wartestellung, saugt an der Larve, beginnt dann mit der Eiablage, dann entstehen da drinnen aus den Eiern eben die Milbennymphen, und die jungen Milbenweibchen und auch ein Milbenmännchen. Ja. Und die Begattung findet noch in der verdeckelten Brutzelle statt. Dass sich die selbst wieder weiter vermehren können, die Milben? Ja, und dann schlüpft praktisch mit der schlüpfenden Jungbiene, schlüpft das begattete Jungweibchen und in manchen Fällen auch noch die alte Mutter, wenn sie nicht schon abgestorben ist in der Zelle. Die Männchen sterben in der Regel schon in der Brutzelle ab. Ah ja. Und immer nur eines, ein Jungweibchen oder schon mehr auch? Nein, das kommt drauf an. Es können bis zu drei sein. Es hängt von der Verdeckelungsdauer ab. Ah ja. Okay. Arbeiterinnenbrut hat eine Entwicklungsdauer zum Beispiel von 21 Tagen. Da gehen sie weniger Jungweibchen aus als Drohnenbrut. die haben eine Verdeckelungs-, also insgesamt Entwicklungszeit von 24 Tagen. Und deswegen entstehen dort gleich mehrere Jungweibchen mehr. In der Drohnenbrut, ist die Drohnenbrut eben so ein starker... Ja, und sie wird auch stärker befallen, weil die Larven öfter gefüttert werden. Ah. Damit müssen öfter Ammenbienen hingehen, können öfter Milben hingetragen werden und deswegen ist der Milbenbefall in der Drohnenbrut, solange eine vorhanden ist, höher als in der Arbeiterinnenbrut. Aber Königinnenzellen werden so gut wie nie befallen, habe ich gehört. Können auch befallen werden, aber es geht sich von der Entwicklungszeit nicht aus. Ach ja, genau, weil die so kurz ist. Da werden keine Milben fertig. Ja, und jetzt hat die Milbe das Problem, sie muss praktisch spätestens bis zum Schlupf der Biene, muss sie fertig begattete Jungweibchen haben. Okay, ja, ja. Verstehe. Das heißt, das ist wirklich ganz genau eingetaktet. Genau. Über Signalstoffe, die kommen von der Biene. Ja. Und die Entwicklungszyklen von der Milbe sind natürlich auch entsprechend kurz. Ja. Und auf die Art und Weise funktioniert das. Und die zu unserem Leidwesen. Zu unserem und die der Bienen, genau. Ja. Und diese Milben haben ja auch so Larvenstadien, Nymphenstadien. Also das geht über mehrere Stationen, über drei, glaube ich, in Summe, oder? Ja, ich habe Protonymphen, Deuteronymphen und dann habe ich ein Ruhestadium. Und dann geht es eben schon zur erwachsenen Milbe. All das, was wir in Biologie immer gelernt haben. Ja. Ja. Aber jetzt gehen wir zurück zur Bekämpfung. Das richtig, war jetzt Nummer eins haben wir. Die biotechnische Bekämpfung. Genau. Die kann man auch zur Zeit durchführen, wo der Honig produziert wird. Ja, ja. Von den Bienen, weil ich keine Chemie einsetze. Ja. Die nächste Säule ist dann, wenn ich mit der Honigernte fertig bin, das heißt den letzten Honig der Saison geschleudert habe, dass ich dann die sogenannte Hauptentmilbung mache. Das ist in der Regel frühestens ab ungefähr Mitte, Ende Juli. Man kann sagen, wenn die Sonnenblumenblüte vorbei ist, wenn die Lindenblüte vorbei ist oder wenn die Waldtracht vorbei ist, dann wird der Honig geerntet und dann kommt der nächste Schritt, wieder eine Reduktion des Milbenbefalls im Stock, damit der so niedrig ist, dass ich gesunde, langlebige Winterbienen aufziehen kann. Mhm. Weil das Problem des Bienenvolkes ist ja das oder die Herausforderung. Im Sommer ist eine Biene kurzlebig, die lebt nur 6-8 Wochen vielleicht. Und die Winterbienen leben aber viele Monate. Die ersten Winterbienen entstehen Ende August oder im September und die leben dann im nächsten Jahr bis April oder Mai. Und die müssen länger leben, weil in der Zeit nicht gebrütet wird, wo es kalt ist. Genau, im Winter habe ich keinen Jungbienennachschub, weil keine Bruttätigkeit bei unseren Bienen und in unserem Klima keine Bruttätigkeit stattfindet. Und aus dem Grund sind die einfach langlebig. Ja. Und wenn jetzt die Langlebigkeit nicht gewährleistet ist, dann sterben einfach die Völker über den Winter ab. Und dann hat der Imker quasi, wenn er alles richtig gemacht hat, bei dieser Hauptentmilbung die Milbenzahl so weit reduziert, dass gesunde, langlebige Winterbienen in der erforderlichen Anzahl aufgezogen werden. Dann hat einmal nichts zu tun, außer zu warten, bis die brutfreie Zeit eintritt. Und dann kommt die dritte Säule oder die dritte Behandlungsperiode. Moment, Entschuldigung, die brutfreie Zeit gibt es 3 Wochen nach dem ersten Frost. Weil ja, da die Königin praktisch auf den Frost reagiert und sagt, jetzt wird nicht mehr gelegt. Ja, das ist so eine Faustregel. Faustregel. Ja. Aber die Entstehung der Winterbienen hängt nicht nur von der Temperatur ab, sondern die kann sich ja von Jahr zu Jahr, wenn das Wetter verrückt spielt, ändern. Aber das weiß der lokale Verein praktisch, die wissen das und sagen, okay, jetzt haben wir brutfreie Zeit. Ja, aber die Bienen wissen auch, wann sie sozusagen Winterbienen aufziehen müssen anhand der unterschiedlichen Tageslängen. Da gibt es schöne Versuche, weil die Biene kann die Tageslänge auch messen. Und mit der fortschreitenden Jahreszeit in den Herbst hinein ändert sich ja die Tageslänge und die Bienen registrieren das. Ah, ja. Also da gibt es ganz gezielte und sehr fein abgestimmte Regelmechanismen in einem Bienenvolk, dass sie die auf die Umgebung, in der sie sich befinden, jahreszeitgemäß einstellen können. Bei den Knospen, glaube ich, ist es auch so, bei den Pflanzen, die haben auch irgendeinen Möglichkeit. Ja, dort ist auch über die Tageslänge. Bei manchen Pflanzen wird zum Beispiel eine Blüte nur ausgelöst, wenn sie vorher einen Kurztag gehabt hat. Weihnachtskaktus ist ein typisches Beispiel. Die muss ich vorher behandeln im Kurztag, dann setzt der Blüten an. Wenn ich den immer unter einer Laterne stehen habe, dann wird das nicht zum Blühen kommen. Man kann es auch beobachten beim Blattfall, beim Herbstlichen. Genau. Die Bäume, die Äste direkt unter einer Laterne haben, wo der Baum glaubt, das ist noch hell genug und das ist noch Sommer oder Spätsommer, da hat er noch die schönen Blätter drauf und auf der anderen Seite vom Baum ist unter Umständen schon alles abgefallen und kahl. Weil die messen das einfach über die Blätter, die Tageslänge. Ich habe ein großes Rätsel. Ich hab südafrikanische Tigerrachen. Das sind Sukkulenten, also so Fettpflanzen, so Kaktusvorstufen praktisch. Und die blühen dann, wenn in Südafrika Sommer ist. Aber das ist bei uns Winter. Und ich verstehe nicht, wie die wissen. Also ich habe sie aus Samen aufgezogen, warum die wissen, dass jetzt in Südafrika Blühzeit ist. Oder vielleicht blühen die halt im Winter. Also nein, vielleicht sind das Kurztagspflanzen. Die blühen bei uns wie im Winter, weil sie den Kurztag brauchen. Ach so. Für die Blüteninduktion. Ah, ja. Da gibt es viele Sukkulenten, die das so machen. Okay, danke. Ja. Das könnte eine Erklärung sein. Ja, ja, okay, ja. Gut. Also wir haben gehen wir wieder zu dieser Säulen. Wir waren kurz vor der dritten Säule. Ja. Die zweite Säule war noch einmal nach dem Honig abschleudern, dass man dann praktisch wirklich vor den Winterbienen... Bevor die Winterbienen entstehen. Die Milbenzahl reduziert. Damit die Winterbienen gesund sind und dann über den Winter kommen. Genau. Das ist dann mit chemischen Mitteln, Ameisensäure, die jetzt wieder zugelassen ist oder so, was auch immer man da macht. Ja, erstens dürfen bei Bienen grundsätzlich einmal vom Gesetz nur zugelassene Tierarzneimittel eingesetzt werden. Ja. Und das jetzige Konzept sieht so aus, was auch von uns empfohlen wird und von den Imkerverbänden empfohlen werden, dass das sich stützt auf den Einsatz von ätherischen Ölen. Ja. Also Dimol zum Beispiel, Dimolpräparate. Apilife war, dieses gelbe Backel. Ist zum Beispiel eines, ich will aber keinen Namen nennen. Okay, verstehe. Ich darf es, oder ich mache es, weil ich habe das jetzt gerade einmal gemacht und das riecht man sehr, sehr... Ja, es riecht sehr intensiv. Finde ich es richtig gut. Aufgrund des Dimolgeruches. Genau, okay. Und dann, das andere sind organische Säuren. Aha, ja. Ameisensäure haben Sie schon genannt. Ja. Da gibt es jetzt zugelassene Präparate damit dafür. Damit das auch ordentlich... Und dann gibt es noch eine andere organische Säure, das ist die Oxalsäure. Ja. Da gibt es auch ein zugelassenes Präparat zu finden, sind die im Arzneispezialitätenregister vom Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, BASG. Wenn man dort googelt, Arzneispezialitätenregister eingibt, zielt die Art Honigbiene, dann kriegt man eine Liste von den in Österreich zugelassenen Tierarzneimitteln. Ja. Und in Deutschland hat man Milchsäure auch dabei. Ist das auch... Bei uns ist es nicht zugelassen. Bei uns hat es eine Änderung gegeben im Arzneimittelrecht mit 01.01.2014. Also jetzt das heißt, früher war die Milchsäure in Form eines gemeldeten Präparates erlaubt. Ja. Diese Meldungen, die haben sich auf einen alten Paragraphen des Arzneimittelrechts gestützt, sind aber jetzt nicht mehr möglich. Und jetzt braucht jedes Präparat eine Zulassung als Tierarzneimittel. Ja. Und für Milchsäure gibt es eben in Österreich noch keine Zulassung als Tierarzneimittel. Deswegen darf man es nicht einsetzen. Aber in Zukunft ist geplant, dass eben auch Milchsäure wieder einsetzbar sein soll. Aber die Voraussetzung für eine Zulassung als Tierarzneimittel ist immer, dass Sie eine Firma finden, die den Zulassungsantrag stellt, die Kosten dafür übernimmt und die ganzen Unterlagen liefert, damit die Behörde dann auf Basis von den Unterlagen beurteilen kann, kann ich es zulassen, kann ich es nicht zulassen und erst dann kann die Behörde das zulassen. Mhm. Ein Imkerverband oder wir können gar keinen Zulassungsantrag stellen. Mhm. Okay, also nur zugelassene Präparate, das ist praktisch eben die zweite Säule. Und jetzt kommt die dritte Säule. Ja, die dritte Säule ist auch zugelassenes Präparat, aber zu einer anderen Zeit. Okay. Nämlich dann, wenn die Völker brutfrei sind. Dann, November, Dezember? Dann kann ich, im Gebirge ab ungefähr Allerheiligen, im Wiener Raum meistens erst so noch im Weihnachtstauwetter, kann man sagen, oder im Weinklima, im Dezember um Weihnachten herum. Und da setzt man dann in der Regel ein, wie es in den letzten Jahren war, zum Beispiel Oxalsäure, weil die nur eine gute Wirkung hat im brutfreien Volk. Die träufelt man so richtig drüber über die Bienen. Die man kann es träufeln, man kann es aber auch, also das jetzige Präparat, was zugelassen ist, ist ein Träufelpräparat. Das ist Bienenwohl zum Beispiel, oder? Ist es sowas? Bienenwohl? Das zugelassene derzeit ist Bienenwohl. Ja, genau. Okay. Es ist aber ein anderes Präparat, auch noch in Vorbereitung, im Zulassungsverfahren. Ich weiß nicht, ob es für heuer noch ausgehen wird. Ja. Ich hoffe, dass es noch ausgehen wird. Und das kann man dann entweder im Träufelverfahren einsetzen oder auch im sogenannten Verdampfungsverfahren, wo mit einem Verdampfer, wo Hitze erzeugt wird, Oxalsäure verdampft wird, die sich dann niederschlägt auf den Bienen und in der Beute und auf die Art und Weise die Milben abtötet. Aber das ist im Zulassungsverfahren. Derzeit ist nur das Bienenwohl fürs Träufelverfahren zugelassen. Und da ist auch immer ein bisschen Geheimnis dabei, Offenlegung, welche Inhaltsstoffe sind da jetzt wirklich drinnen und wenn man das in der Zulassungsverfahren gibt, dann muss man das offenlegen. Ja, Sie können das auch im Internet abrufen, wenn Sie das Arzneispezialitätenregister anschauen. Steht das drinnen, da stehen die Inhaltsstoffe angeführt. Ja. Sie haben dann eine Gebrauchsanweisung dabei und Sie haben auch die entsprechende Fachinformation dabei. Aber vor der Zulassung hat da praktisch jeder seine Mittel gemischt und irgendwie gesagt, das ist gut für die gegen Milben und durch diese Zulassungsverfahren wird das praktisch offengelegt, transparent und halt zugänglich. Ja, es geht weniger um die Offenlegung, weil der Imker darf sich die Mittel eh nicht selber mischen. Aha. Darum geht es ja gar nicht. Aha. Sondern es geht darum, dass im Zuge der Zulassungsverfahren sichergestellt ist, dass erstens einmal nur Substanzen eingesetzt sind, die erlaubt sind. Ja. Es gibt da eine entsprechende Liste von der EU, welche Wirkstoffe überhaupt eingesetzt werden dürfen. Die müssen ja bewertet werden. Ja, ja. Lebensmittelsicherheit. Dass sie zum Beispiel für das Produkt Honig sicher sind, für den Anwender sicher sind und dann natürlich auch für die Biene sicher sind. Das ist einmal das Erste. Ja, ja. Und dann sollen sie aber gegen die Varroamilbe auch noch wirken. Und nämlich unsicher sein gegen die Varroamilbe. Naja, sicher sein, dass die Varroamilbe davon so stirbt. Ja. Ja, klar. Und das wird eben alles geprüft im Zulassungsverfahren. Ja. Und die Firma muss eben auch Nachweise erbringen für eine Zulassung, dass das Mittel tatsächlich die Wirkung hat, die versprochen wird. Und zusätzlich gibt es dann noch entsprechende Vorprüfungen, das muss auch die Firma beilegen in den Dossiers, wie lange ist das Mittel haltbar, nachdem überhaupt einmal im Regal oder auch nach Anbruch der Flasche, weil da kann es sich ja verändern, wenn Sauerstoff dazukommt zum Beispiel, kann es Veränderungen geben und auf die Art und Weise hat man dann Mindesthaltbarkeiten auch bei den Präparaten und das ist ein relativ aufwendiger Prozess, wo die Firmen, bevor sie überhaupt einen Zulassungsantrag stellen können, sehr viele Vorarbeiten machen müssen und schon sehr viel investieren müssen, damit die ganzen Daten vorliegen. Und das Geld muss man dann einfach wieder reinspielen und das kriegt man dadurch, dass sie eben diese Produkte dann verkaufen können, die eben ein bisschen teurer sind, wie die, sagen wir, bei der Ameisensäure jetzt, wenn man sie in der Apotheke kauft. Das ist die Frage, ob sie in der Apotheke, also ob sie es dort jederzeit kaufen können. Ja? Okay, ja. Aber grundsätzlich dürfen sie nur das einsetzen, was zugelassen ist. Ja? Ja. Sie können sie in der Apotheke kaufen, aber dann müssen sie das Präparat verlangen. Ja, ja, verstehe. Und nachdem ich als Imker das auch eintragen muss in mein Logbuch, ja, ist das ja nicht uninteressant, auch rechtlich insgesamt. Also wenn ich da wie heißt denn das Logbuch bei der Imker? Ja, Bestandsregister, heißt ja Veterinärrecht. Der Imker bezeichnet es halt als Stockkarte oder wie er es bezeichnet, Stockkarte. Ist eigentlich egal. Okay. Aber ich muss auf jeden Fall diese Behandlungen eintragen. Ja, ja. Und da dürfen einfach nur diese gültigen Anwendungsmittel drinnen stehen. Ja. Okay, das heißt aber jetzt im Winter, praktisch im Dezember, mache ich das wieder, also in der brutfreien Zeit. Und Ziel ist also wieder, dass ich die Anzahl der Milben im Stock runterkriege. Ja, aber aus dem Grund, weil ja in der Zeit zwischen dem Ende der Hauptentmilbung und der Zeit der Brutfreiheit habe ich eine gewisse Brutperiode. Ja, genau. Und in der Zeit haben sich die Milben weiter vermehrt, die drinnen waren. Ja. Beziehungsweise sind von außen zu der Zeit ist ja auch gefüttert worden, wo es unter Umständen zur Räuberei kommt oder vielleicht sind schon Völker abgestorben. Habe ich wieder einen Milbenaustausch gehabt und einen Milbeneintrag. Wann ist gefüttert worden? Ja, nach Ende der Honigernte. Ach so, okay, klar. Entweder je nach Präparat sollte ich vor dem Einsatz der Ameisensäure zumindest einmal füttern oder ich kann unter Umständen gleichzeitig füttern, während ich behandle. Ja. Und ich musste dann auf jeden Fall, wenn ich den Honig weggenommen habe, der ja eigentlich vom Bienenvolk als Winterfutter eingetragen wurde, muss ich wieder für einen Wintervorrat sorgen. Ja. Das macht der Imker eben durch die Zufütterung, durch die zusätzliche. Und während der Einfütterung kann es eben passieren, dass zur Räuberei kommt. Das heißt, ein schwaches Volk wird unter Umständen ausgeplündert von einem Starken, kann sich nicht wehren. Der Starke holt sich nicht nur das Futter, sondern auch vielleicht die Milben vom schwachen Volk. Ja. Damit steigt die Milben zu einem Starken wieder stark an. Ja. Und bis zur brutfreien Zeit habe ich dann wieder einen gewissen Milbenbestand im Stock. Ja, ich habe trotzdem hoffentlich gesunde Winterbienen. Mhm. Aber das Ziel von der Restentmilbung ist jetzt das, dass ich im nächsten Frühjahr mit möglichst wenig Milben in die Saison starte. Ja. Weil nur dann ist gewährleistet, dass wenn ich mit dieser Milchmädchenrechnung mit der monatlichen Verdoppelung hochrechne, ich bis zum Trachtschluss, also bis Ende Juli, Anfang August, nicht so eine hohe Milbenzahl zusammenbringe, dass die Varroamilbe meine Völker schon gefährdet oder in Kombination Varroamilbe plus Viren meine Völker vor Ende der Tracht zusammenbrechen. Weil im Frühling kann ich ja keine dieser chemischen Behandlungen machen. Ich kann nur biotechnische Maßnahmen setzen. Ja, genau. Drohnenbrut ausschneiden und eben Spannwaben und wie Sie gesagt haben, Varroa-Konto. Aber wenn ich eben zu viele Milben drinnen habe, dann sind diese ganzen biotechnischen Maßnahmen nicht wirksam genug, um schnell und durchschlagend zu wirken und dann kann es passieren, wenn was anderes noch dazukommt, zum Beispiel auch, ich kann einen Milbeneintrag auch im Frühjahr haben, im zeitigen, dass dann sozusagen die Milbenzahl so hoch ist, wenn ich zum Beispiel dann ganz eine späte Tracht habe oder ein Imker bin, der dann eine Tracht nutzen möchte, die unter Umständen bis in den September hineingehen kann. Dann hat er 1,5 Monate länger, wo er eigentlich kein Medikament bei den Bienenvölkern einsetzen darf. Und das kann dann schon entscheidend sein, was hat er vorher gemacht, hat er eine Restentbildung gemacht oder nicht, ob er diese 1,5 Monate noch für die Tannentrachtnutzung verwenden kann oder ob er vielleicht vorher sogar schon die Völker aus der Tracht nehmen muss, auf den Honig verzichtet, um die Völker zu retten. Liebes Kind. Deswegen muss er seinen Plan so abstellen, auf die in seinem Gebiet, wo er imkert, zu erwartenden Trachtperioden. Ja. Wenn er weiß, regelmäßig hat er mit Tannentracht zu rechnen, dann wird er sich darauf einstellen müssen, dass er seine Hauptentmilbung vielleicht erst Anfang September machen kann. Ja. dann muss aber alles, was vorher ist, viel intensiver sein, ja, wie ein anderer, der vielleicht nur Raps Honig hat. Und dann und nach Schluss der Rapstracht macht. Ist mehr oder weniger Schluss. Mhm. In Norddeutschland gibt es einige solche Gebiete. Genau, ja. Die haben dann natürlich wieder ein anderes Regime. Also man muss das wirklich eintakten in das Gebiet, in dem man imkert, mhm, und auch in die Trachten, die ich nutzen möchte. Also das erfordert schon einiges an Planung. Mhm. Und ich meine, man kann ja nur von Glück reden, aber was heißt Glück? Das ist, die Evolution ist so gemacht, dass das funktioniert. Also weil sonst gäbe es keine Bienen mehr, also wenn da die Milben stärker sind. Aber das kommt in der Natur ja nicht vor. Also der Räuber praktisch oder die Bedrohung kann nicht so stark werden, dass praktisch der Wirt zusammenbricht, weil sonst ist ja auch die Milbe weg. Ja, grundsätzlich stimmt also, das schon. Ja. Das muss ja irgendwie gerade immer so ausgehen. Nur auf lokaler Ebene sozusagen bei kleinen Populationen kann das schon sein. Kann das schon passieren. Ja? Ja, ja. Weil die Frage ist ja sozusagen immer, für die Evolution ist ja nur entscheidend, dass irgendwo wieder was überbleibt. Ja? Ja, ja. Und dass sie quasi ein Gleichgewicht einstellt. Und ob da jetzt da in einem Jahr Tausende oder Millionen Bienenvölker eingehen, mhm, und aus den restlichen, die heute halt überlebt, mhm, haben, mhm, sich wieder nach und nach über vielleicht 50 oder 100 Jahre entsprechende Population aufbaut, das spielt in der Evolution keine Rolle. Für uns wirtschaftlich ist es aber untragbar, dass wir sagen, wir machen jetzt keinerlei Varroa-Behandlungen mehr und wir riskieren einfach, dass alle Bienen eingehen oder sehr viele Bienen eingehen jedes Jahr. Weil dann haben wir die Frage, wie schaut es mit der Bestäubung aus? Es hat ja solche Jahre gegeben, wo schwere Ausfälle waren, wo dann immer wieder Leute angerufen haben, es summt nichts mehr in den Bäumen, die Kirschen blühen, mhm, keine Biene fliegt herum, was ist los? Mhm. Also den Leuten ist das schon aufgefallen. Gibt es dann eigentlich keine Kirschen oder machen es dann andere Insekten? Naja, es können andere Insekten schon, wenn sie entsprechend vorhanden sind, einen gewissen Teil übernehmen. Aber merkt man, dass da weniger Kirschen sind dann in dem Jahr? Ja, wenn der zum Beispiel seinen Kirschbaum stehen hat, direkt neben einem Bienenstand von einem Imker, was immer gesummt hat, ja, dann merkt er das natürlich. Naja, schon, aber praktisch merkt man das dann an den Kirschen. Gibt es ja de facto echt, dass man sagt, okay, jetzt spürbar, aber da hängen heuer keine Kirschen dran, weil sie nicht... Könnte im Extremfall passieren, aber... Irgendwas ist immer da, das bestäubt. Ich habe Wildbienen, die Kirschen, ja, bestäuben, ja, können, ich habe Hummeln. Aber natürlich in Summe kann es schon zu Ernteeinbußen kommen. Es kommt auf die Kultur drauf an. Feststellbare Prozentreduktion. Ja, und ja, man muss sich auch anschauen, mhm, ob zum Beispiel diese Kirschen, Äpfel, ganz egal, irgendwelche Früchte oder Obstsorten, ja, ob die zum Beispiel überhaupt selbst befruchtend sind. Das heißt, ob der Pollen vom selben Baum stammen, ah, ja, kann. Ja, genau, richtig. Wenn die Blüten die Pollen, die Staubgefäße in derselben Blüte sind, könnt ihr ja praktisch die Blüte selbst befruchten. Ja. Es gibt ja solche Pflanzen auch. Ja. Ja. Aber gerade bei Kirschen ist es so, die brauchen normalerweise eine Fremdbestäubung. Das heißt, dass von einem Baum, der weiter weg ist, der Pollen auf den anderen Baum übertragen wird. Aha. Und da gibt es aber Sortenunterschiede. Ah ja. Und deswegen ist diese Bestäubungsfrage nicht so ohne weiteres zu beantworten. Grundsätzlich wirkt sich eine Bestäubung immer positiv aus. Mhm. Aber speziell für einen Erwerbsobstbau, wo es darum geht, möglichst schöne, gleichmäßige, große Äpfel zu züchten, nicht zu viel und nicht zu wenig und den Baum nicht zu überfordern, sondern jedes Jahr einen sicheren Ertrag zu haben. Aha. Da gibt es ja dann von den Obstbauern Regulierungsstrategien, dass die schauen, dass nicht zu viele Äpfel drauf sind. Ah, ja. Das heißt, wenn mehr Äpfel drauf sind, werden welche runtergepflückt, damit die drauf verbleiben, eine schöne Form kriegen und eine schöne Größe kriegen. Ja, ja. Wenn zu viele Äpfel drauf sind oder zu viele Kirschen, dann habe ich zwar ihre Menge, aber die kann ich als Tafelobst nicht verwerten, sondern kann ich dann nur mehr wieder verkaufen als Pressobst oder sowas. Und dann ist es oft unwirtschaftlich. Mhm. Aber das Wesentlichste ist natürlich, ich kann erst dann ausdünnen, wie das im Obstbau heißt, und eine Fruchtregulierung machen, Fruchtbehangsregulierung, wenn vorher überhaupt eine Bestäubung stattgefunden hat, dass eine Frucht entstanden ist. Yeah. Wenn die Bestäubung gefehlt hat, kann ich das nie mehr einholen, weil die Blütezeit ist limitiert. Ich habe eine bestimmte Zeit, da ist die Blüte. Und alles, was in der Zeit nicht befruchtet wurde, gibt es später nicht mehr. Und wenn in der Zeit eben die Bestäubungsinsekten gefehlt haben, dann hat er ein Problem mit den späteren Erntemengen. Mhm. Und deswegen gibt es eben Gegenden, wo das nicht gesichert ist. Bei uns haben wir ja Gott sei Dank eine hohe Bienendichte, dass in der Regel die flächendeckende Bestäubung gesichert ist. Honigbienen, ja, ja, Wildbienen, Hummeln. Aber wo das nicht der Fall ist, bezahlen Obstbauern dafür, dass Imker ihre Bienenvölker hinbringen. Das sind die sogenannten Bestäubungsprämien, die da bezahlt werden. In Südtirol, gell? Ach, habe ich ja, in Südtirol, in den Intensivobstbaugebieten. Ja. Bei uns in manche Kirschenanlagen zum Beispiel werden, aha, Bienen hingebracht oder in Norddeutschland, da im Raum Hamburg, ins alte Land. Ja. Oder zum Beispiel, wenn ich an die Mandelbestäubung denke, in den USA, da werden Millionen Völker benötigt und hingebracht zu, ja, dieser Zeit, weil einfach so zeitig im Jahr, wenn die Mandeln blühen, kaum Wildbienen vorhanden sind. Mhm. Und da kriegen die Imker dann dafür Geld, dass die entsprechend die Bienen zur Verfügung stehen für die Bestäubung. Aber da geht es nicht um Honig oder sonst was, sondern da geht es darum, dass der Obstbauer zu seiner Ernte kommt. Mhm. Und wenn dann zu viele Äpfel drauf sind, wenn die Bestäubung super war, weil das Wetter gut war, die Bienen haben ständig fliegen können, dann muss er einen Teil von den Äpfeln wieder runternehmen, dass er gute Qualität hat und dass der Baum im nächsten Jahr wieder tragt. Weil sonst hat der Baum eine Ruhephase und dann gibt es im nächsten Jahr auch wieder weniger Äpfel. Und der Obstbauer, der Erwerbsobstbauer, will ja kontinuierliches Einkommen haben jedes Jahr. Und diese Erwerbstätigkeit ist ja auch bei den Bienen immer, Bienenimker sind nicht nur Hobbyisten, sondern da gibt es wirklich Erwerbsimker und die werden auch bei der Varroa-Behandlung dementsprechend, vorhersagbar vorgehen müssen. Die können das ja nicht nach Bauchgefühl machen. Dem hängt ja die Betriebsexistenz davon ab. Und unterscheidet sich die sehr von Erwerbsimkern, von den Hobbyimkern, wie die mit Varroa umgehen? Also im Grundsätzlichen nicht. Die dürfen natürlich genauso nur die zugelassenen Mittel einsetzen. Ja. Aber sie müssen viel strikter vorgehen und viel besser planen bei dem Ganzen. Aber also da ist das Know-how auch da, dass das auch... Ja, zwangsläufig. Ja, natürlich. Weil die meisten, die einen Erwerbsbetrieb führen, haben ja auch entsprechende Ausbildung. Es gibt ja in der Imkerei, das wissen die wenigsten, die Ausbildung zum Imkerfacharbeiter oder zum Imkermeister. Ja. Man kann das als Lehrberuf machen oder man kann es auch berufsbegleitend machen, sozusagen im zweiten Bildungsweg, wo dann entsprechende Prüfungen damit verbunden sind und wochenlange Kurse an den Imkerschulen. Es gibt einige Imkerschulen, wo diese Kurse angeboten werden. Ja. Und da lernt er natürlich nicht nur was zur Bienenbiologie und zur Varroa-Bekämpfung oder zur Bienengesundheit, sondern auch die ganzen steuerrechtlichen Fragen. Wenn er Imkermeister ist, ist er berechtigt, zum Beispiel einen Lehrling auszubilden und solche Sachen. Und das ist eben die Schiene, wo es wirklich schon um Erwerbstätigkeit geht. Und da ist aber auch praktisch die Varroa-Bekämpfung eine Kostenfrage. Da geht es also nicht, da geht es auch sehr wohl darum, dass es möglichst günstig abläuft, weil das umschlagen. Die gerade bei der Varroa-Bekämpfung habe ich immer zwei Kostenfaktoren. Ja. Das eine ist das Präparat selbst und das andere ist natürlich die Zeit, die ich dafür aufwende. Oder wie oft muss ich meine Bienenstände besuchen. Ja, ja. Das nutzt mir nichts, wenn ich ein ganz billiges Präparat nehme, was vom Einkaufspreis ganz billig ist und ich muss aber 5, 6 oder 10 Mal auf meine Außenstände, die möglicherweise 50, 100 oder 200 Kilometer weg sind, hinfahren, um dort die Behandlung durchzuführen. Und dann gibt es ja auch noch praktisch das Problem mit dem Honig, wenn ich da irgendwas, ich möchte ja auch eben Tannenhonig oder was auch immer dann ernten, weil da habe ich einen Verdiensteingang, wenn ich da etwas nicht machen kann, weil ja, ich den Honig nicht habe. Das lösen dann manche Imker, das ist schon vor Varroa so passiert, weil die Tanne immer durch die späte Tracht die Bienen sehr stark strapaziert hat und viele Völker dann nach einer Tannentracht, weil auch der Waldhonig für die Bienen, wenn der im Winterfutter drinnen ist, schlecht verdaulich ist und dann eine höhere Ausfälle verursacht, Ruhe und sonstige Dinge. Dann hat man eben eigene Betriebsweisen gefunden, zum Beispiel im Schwarzwaldgebiet, das ist ein ganz berühmtes Tannentrachtgebiet in Deutschland, dass man zur Zeit der Raps- und der Löwenzahnblüte Jungvölker aufgebaut hat, die waren quasi die Ersatzvölker. Und die Tannentrachtvölker hat man dann vereinigt nach der Ernte. Ja. Dann hat man aus 3 Völkern nur eines gemacht, dass das stark genug war, um es einzuwintern. Aha. Und die anderen 2 hat man praktisch über die Jungvölker, die man in der fetten Zeit aufgebaut hat, ersetzt. Ja, also da passen sich dann die erwerbsorientierten Imker natürlich genauer an diesen Rhythmus an. Und sie wissen, wenn ich heute 10 Völker in die Tanne stelle, komme ich vielleicht nur mehr mit der Hälfte oder noch weniger zurück. Mhm. Ich habe aber zu Hause schon meine 9 Rennpferde, so hat das der Herr Pfefferle damals bezeichnet, für die nächste Saison. Ist wer? Das ist ein deutscher Berufsimker gewesen, der eben so ein System des Rotations, die Rotationsbetriebsweise, wo man die Völker immer austauscht und erneuert, wirklich ganz gezielt und geplant die neuen Rennpferde sind so propagiert da. Hat, für die nächste Saison, aber nicht für das Jahr. Ja, ja, er muss jetzt das Investment machen, dass er im nächsten Jahr entsprechend Bienenvölker hat, dass er wieder gut wirtschaften kann. Ne? Und das war geplant. Die Heideimker haben es genauso gemacht. Ja. Weil die haben im Herbst den Großteil der Stöcke abgeschafft, hat das geheißen, in der Heide, den Honig geerntet. Dann haben sie die Heide ist eine sehr späte Tracht gewesen, dann haben sie die ganzen Frühtrachten genutzt, dass sie die Völker aufbauen, oft schwärmen. Ja. Und dann hat er aus einem Volk, was er eingewintert hat, hat er dann zur Heide 3 oder vielleicht sogar 4 Völker wieder gehabt, durch die Vermehrung, die im Laufe des Sommers stattgefunden hat. Also das Ganze, wenn man Erwerbsimker ist, muss man wirklich ganz genau planen, in welche Nische möchte ich gehen, auch von der Honigproduktion, welche Trachten nutze ich, betreibe es als Wanderimker oder eher mit Stand- oder Fernimkerei, damit ich am Ende meinen Lebensunterhalt davon bestreiten kann und den meiner Familie auch. Hm. Jetzt, Herr Mosbeckhofer, Sie haben ja doch einen Überblick über verschiedene Möglichkeiten der, bei Nahrungsmitteln, also Leute, die von praktisch die davon leben oder das erwerbsmäßig machen. Ist diese Imkereigeschichte sehr schwierig im Vergleich zu, keine Ahnung, Schweinemast oder Hühner oder Salat, sag ich jetzt einmal, oder ist das? Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe mit Schweinemast, Hühnermast und Salatkultur nichts zu tun. Ist es urkompliziert, das mit den Bienen alles zu können? Nein, ich sag's anders. Ohne entsprechendes Fachwissen wird man heute überall Schiffbrüche erleiden. Überall. Sie werden keinen Schweinemastbetrieb, sie können auch keinen Landwirtschaftsbetrieb mehr führen ohne Fachwissen, weil sie allein die Förderformulare wahrscheinlich nicht ausfüllen können. Ja. Das brauchen, damit sie entsprechend zusätzlich über die Förderungen vielleicht auch Geld lukrieren können. Und die Bauern müssen genauso, ob das jetzt ein Schweinebauer, ein Gemüsebauer oder ein anderer ist, ein Hühnermäster, der muss genauso Bescheid wissen, welches Futter brauchen meine Tiere, welche Krankheiten können sie haben, was sind die Krankheitssymptome, was mache ich, wenn Symptome auftreten, muss ich einen Tierarzt holen, kann ich möglicherweise selbst mit bestimmten Mitteln, die ich halt selbst einsetzen darf, vorbeugend aktiv natürlich werden oder solche Dinge. Ja. Und genau dieses Wissen brauchen natürlich auch die Imker und eigentlich jeder Imker. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn Jungimker anfangen mit der Imkerei, sie sich nicht nur einfach einen Bienenstock kaufen, so irgendwie naturverklärt denken, das ist ideal, jetzt tue ich was Gutes für die Natur, jetzt kaufe ich mir einen Bienenstock oder einen Schwarm, den stelle ich irgendwo hin, dann mache ich überhaupt nichts, weil die Bienen sollen natürlich arbeiten können. Ich möchte keinen Eingriff haben, ich möchte die Bienen weder behindern noch sonst irgendwie denen was antun. Und dann lassen sie ihn stehen und dann geht er ihnen ein, weil er Varroamilben hat, weil er vielleicht abgeschwärmt ist, keine Königin nachgeschafft wurde auf die Art und Weise nach dem Schwarmauszug, dass er ausgestorben ist oder irgendwas anderes passiert ist. Das heißt, er sollte sich bewusst sein, wenn er eine Imkerei hat, auch einstockischer Imkerei, dass er das Wissen hat, welche Krankheiten gibt's, wie gehe ich mit den Völkern um, welche Situationen können auftreten, wie muss ich dann reagieren, habe ich einen Kollegen vielleicht, den ich fragen kann oder so, weil ohne Ausbildung, man sieht es immer wieder, verlieren die dann auch die Freude, weil wenn die jedes Jahr ihre Völker verlieren und einfach ignorieren, dass es Varroamilben gibt oder das vielleicht gar nie gehört haben, solche Fälle gibt es auch immer wieder, dann werden sie Schiffbruch erleiden. Und damit tun sie sich selbst nichts Gutes, weil sie stecken Geld rein, Enthusiasmus, der wird dann enttäuscht. Auf der anderen Seite tun sie aber auch den Nachbarimkern nichts Gutes, weil wenn die zum Beispiel sagen, ich mache keine Varroa-Behandlung, die Milben und die Bienen sollen sie das selbst ausmachen über die Selektion und es fliegen dann, oder es werden umgetragen, einige tausend Milben aus dem Bienenstand vom sozusagen Naturimker, der gar nichts machen will, in einen anderen Betrieb, der schon untergeht in Milben und dann sterben dem seine Völker auch noch, dann hat der eine praktisch den Schaden, weil halt die Bienen in Ruhe lassen wollte und der andere hat den Schaden, weil er die Milben vom anderen gekriegt hat. Und in Summe sind praktisch dann zwei Bienenstände ausgestorben. Also aus dem Grund ist da schon wichtig, dass man irgendwo an einem Strang zieht und entsprechendes Fachwissen hat. Das andere natürlich, alles was mit Lebensmittelvermarktung zu tun hat und Produktion, unterliegt die Imkerei dem Lebensmittelrecht wie alles andere. Und da sind auch die entsprechenden Vorschriften einzuhalten, von der Produktqualität bis zur Kennzeichnung und wie groß die Schriftgröße auf der Etikette ist. Und das ist ja letztlich auch wirklich Sicherheit am Kunden, also an uns allen, weil umsonst hat man das nicht so entwickelt, ja, Lebensmittelsicherheit. Ja, das stimmt schon, nur beim Honig ist eben so, der Honig ist ein sehr robustes Produkt, weil er einfach Eigenschaften hat, er hat ganz einen geringen Wassergehalt, er hat einen extrem hohen Zuckergehalt und beides zusammen ist normalerweise schon eine konservierende Eigenschaft. Ja. Dann kommen von den Bienen noch verschiedene andere Inhaltsstoffe dazu, die eben hemmend wirken auf das Wachstum von bestimmten Keimen, sodass dem Honig eigentlich kaum was passiert, außer er hat einen zu hohen Wassergehalt, dann kann er zum Beispiel zum Gären beginnen. Ja. Also da ist der Honig auf der ohnehin Seite ein besseres Produkt. Und deswegen ist er auch so frei zugänglich für auch Hobby-Imker, ihn zu verkaufen. Also da, man hat ja den Eindruck, das ist durchaus, da gibt's keine unüberwindlichen gesetzlichen Auflagen. Ja, aber die Auflagen gibt es natürlich schon, die muss er einhalten. Ja, aber sie sind machbar, einhaltbar. Also sie sind erkennbar. Und Ja, klar. Von den Krankheiten her praktisch Varroamilbe, Varrose heißt das, gell? Varroose ist dann das Krankheitsbild. Varroose. Und was ist das für ein Krankheitsbild, wenn man die Milben also nicht schafft wegzukriegen? Naja, wenn ich zu viele Milben drinnen habe, dann tauchen beim Volk verschiedene Symptome auf. Zum Beispiel an der Brut, dass dann Brutstadien schon absterben, überhaupt wenn Viren auch dabei sind, dass gar nicht mehr Bienen schlüpfen, sondern schon die Larven so in sich zusammensacken, wenn es Paralysevirus zum Beispiel drinnen ist. Okay. Oder dass die Bienen dann, wenn es den Flügelverkrüppelungsvirus mitkriegen. Den gibt es auch? Ja, den okay. gibt's auch. Der kann übertragen werden durch den Stich. Mhm. Er kann aber über die Eier schon von der Königin übertragen werden oder auch über das Sperma vom Drohnen auf das Ei ja. und dann auf die Larve. Dann schlüpfen Bienen, die haben ganz verkrüppelte Flügel. Okay. Können nicht mehr fliegen. Der Hinterleib wird verkürzt, die Leistungsfähigkeit des Volkes reduziert sich. Und das Nächste ist, wenn natürlich viele Bienen mit verkrüppelten Flügeln schlüpfen, die dann abstürzen, sobald sie beim Flugloch rausgehen, wird sie die Volksstärke reduzieren. Das ganze Sozialgefüge vom Bienenvolk löst sich dann auf. Und am Ende bleibt dann ein Stock über, wo Futtervorräte drinnen sind, ein gewisser Brutrest noch drinnen ist, verdeckelte Brut, ein bisschen offene Brut, die Königin, vielleicht eine Handvoll Bienen, aber das war's. Mhm. Und das geht dann innerhalb von, sage ich mal, 14 Tagen, 3 Wochen, dass ein starkes Volk, das ihnen vorher vielleicht sehr viel Honig gebracht hat und viel Freude gemacht hat, komplett zusammenbricht und eingeht und unrettbar verloren ist. Mhm. Weil wenn Sie einmal diese Symptome sehen, Varroose, auch mit das Milben zum Beispiel schon herumrennen auf den Waben oder dass sie mit freiem Auge, ohne viel zu suchen, auf den Bienen die Milben sehen, oder wenn sie Drohnenbrut aufbrechen zum Beispiel und da haben sie jede Menge Milben drinnen, dann müssen sie schon damit rechnen, dass mit dem Volk was nicht stimmt. Mhm. Und dann, wenn das auftritt, diese ganzen Symptome, das Schadbild der Varroose, ist das Volk meistens zum Tode verurteilt. Mhm. Das kann ich, selbst wenn ich ein Mittel einsetze, nicht mehr retten. Ich bringe die Milben zwar runter, aber das Volk wird nicht mehr gesund. Mhm. Das ist, ja, ist, weil es einfach schon ein Krüppel ist. Und also, wie erkenne ich es? Fluglochbeobachtung einmal an den Bienen selbst und unten praktisch, indem ich eine weiße Platte reinschiebe und schaue, wie viel pro Tag runterfallen. Ja, das ist schon was anderes. Da erkenne ich nicht die Varroose an sich, sondern da kann ich eine Abschätzung machen des Befalls. Weil ein gewisser Teil der Milben stirbt immer ab, ja. natürlicherweise. Ja. Und je mehr Milben drin sind, desto mehr sterben ab. Und wenn ich jetzt da diese Bodeneinlage oder Bodenwindel, die gittergeschützt sein sollte, damit die Bienen die Milben nicht raustragen, ja. wenn ich die beobachte und auszähle, kann ich hochrechnen bis zu einem gewissen Grad, wie viele Milben habe ich jetzt in meinem Bienenstock drinnen. Mhm. Aber also das ist eine ganz grobe Abschätzung, ja. Aber was sonst? Wie kann ich sonst? Also praktisch Fluglochbeobachtung ist, ich schaue mal, wie geht's denen? Ja, nicht nur am Flugloch, sondern ich kann auch schauen, zum Beispiel, wenn ich eine glatte Fläche vor dem Flugloch habe. Ja, genau. Das sei das irgendeine haben. Platte ist oder sonst was, hohes Gras ist schlecht. Genau. Und ich finde da unten sehr viel krabbelnde Bienen mit verkrüppelten Flügeln. Ja. Dann weiß ich, ich habe ein Problem. Okay. Ich habe entweder einen zu hohen Varroa-Befall oder ich habe mit diesem Flügelverkrüppelungsvirus, der dann eine gewisse Eigendynamik entwickelt, auch, selbst wenn ich die Milben weg habe, ein Problem. Und dann muss ich irgendwas machen, wenn es nicht eh schon zu spät ist, ja. Oho. Aber so spät, so weit sollte man es eigentlich gar nicht kommen lassen. Und gelingt es einem immer durch die 3 Säulen der Behandlung, über die wir gesprochen haben, dass es nicht so weit kommt? Na, immer geht es nicht. Wenn zum Beispiel in der Umgebung sehr viele Völker zusammenbrechen, man spricht dann von so einem Domino-Effekt, okay. wo dann eine große Menge Milben innerhalb kurzer Zeit transferiert wird, wieder in meine entmilbten Völker. Und die merke das nicht, dann können wir die Völker trotzdem zusammenbrechen, weil ich glaube, ich habe die Behandlung bestmöglich gemacht, so wie jedes Jahr. Ja. Und dann habe ich trotzdem zu viele Milben hereinbekommen und dann stirbt das Volk trotzdem ab. Oder zum Beispiel, wenn die Bruttätigkeit, weil das Wetter anders wird, sie verlängert von mir so einen Monat und im Frühjahr einen Monat früher beginnt, dann habe ich praktisch die doppelte Milbenmenge. Mhm. Oder vielleicht sogar schon die 4-fache, wenn man von der Verdoppelung ausgeht. Weil wenn ich einen Monat länger habe und ich habe von mir aus 1.000 Milben drinnen, habe ich dann nicht 1.000, sondern 2.000, wo ich mit 1.000 gerechnet habe. Und wenn ich jetzt schon mit hohen Milbenzahlen starte, dann sind meine 2.000 eben nicht mehr 2.000, sondern schon 4.000 durch das eine zusätzliche Monat frühere Brutbeginn. Und 4.000 Milben, das werden nicht mehr alle Völker überleben. Wenn Viren drinnen sind, schon viele nicht mehr. Was würden Sie da machen als Imker? Ja, da gibt's dann nur mehr Sofortmaßnahmen. Also wenn das wirklich eintritt, kann man nur mehr zum Beispiel die gesamte verdeckelte Brut entnehmen. Ja. Weil damit schöpfe ich 80% der Milben ab, die im Stock drinnen sind. Ich kehre die Bienen ab praktisch? Oder ja, wie? Entweder abkehren, dass ich einen Kehrschwarm mache, das ist noch radikaler. Ja. Oder ich entnehme eben sozusagen die ganze verdeckelte Brut. Das machen manche Imker auch schon so als Ersatz für eine Ameisensäurebehandlung. Ja. Weil sie dann in der Zeit, wenn dann die Völker keine verdeckelte Brut haben, auch zum Beispiel Oxalsäurepräparat verwenden können mit gutem Erfolg, weil das eben nur in brutfreien Völkern gut wirkt. Ja, ja. Und dann haben sie eine Sofortmaßnahme. Dann können sie aber nur hoffen, wenn es wirklich schon so weit ist, dass die restlichen Bienen, die ja auch nicht mehr gesund sind, weil ein Teil von denen, die noch drinnen sitzt, ist ja auch schon von Milben vorher parasitiert worden, dass trotzdem so ein gewisser Kern überbleibt eines Volkes. Und wenn die wieder milbenfrei sind, dass sie wieder, wenn es von der Zeit her sie noch ausgeht, ein gesundes Volk aufbauen können. Sie werden wahrscheinlich dann schwächer einwintern. Bei solchen Notmaßnahmen in der Regel habe ich immer Einbußen bei der Wintervolkstärke. Mhm. Aber wenn sie Glück haben, bringen sie das Volk noch durch den Winter. Mhm. Wenn sie Pech haben, nutzt ihnen das alles nichts und das geht trotzdem ein. Puh, das klingt ein bisschen pessimistisch alles. Nein, es ist nicht pessimistisch, es ist realistisch. Ja, eh, ja. Leider. Ja. Aber durch fachgerechtes Verhalten und Wissen kann mir das immer einsichtig sein, wie gerade der Zustand ist. Da gibt es keine verborgenen Faktoren. Na, verborgene nicht, aber es gibt sozusagen unsichere Faktoren, auf die ich keinen Einfluss habe. Also ich kann sie nicht vorhersagen, aber ich kann den Zustand kann ich immer bewerten. Ich kann darauf reagieren. Aber kann ich den Zustand auch immer bewerten und einsehen? Also ja, das kann ich schon machen. Das heißt, da gibt es keine unsicheren Geschichten. Also ich kann wissen, wie schaut es gerade aus. Ja, aber die Frage ist, ob Ihnen das Wissen noch was nützt. Ja? Okay. Oh, das ist so wie dem alten Witz mit dem Pathologen. Nicht? Der Pathologe weiß alles, aber zu spät. Genau. Ja? Also das kann Ihnen schon passieren. Ja? Ja, ja. Dass wenn Sie praktisch zu spät jetzt nachschauen oder aus irgendeinem Grund was passiert, dass zwar sehen, sie haben jetzt einen zu hohen Varroa-Befall, aber es ist Hopfen und Malz verloren bei dem Stock. Sie können wirklich nichts mehr machen. Und der Ausweg ist jetzt praktisch früher, dass man es gewusst hätte. Der Ausweg ist, es gibt mehrere Arten von Auswegen oder sozusagen mehrere Absicherungen. Ja? Das erste ist einmal, ich muss einmal wissen, was passiert in meinem Bienenvolk. Ich muss reagieren auf Änderungen von mir aus vom Wetter, vom Klima. Wenn sich da was ändert, wenn ich weiß, die Brutsaison hat sich verlängert, die Brutsaison hat sich vielleicht auch da vorher begonnen schon, im Herbst verlängert, im Frühjahr früher begonnen. Aber das Wichtigste ist, ich muss schauen, dass ich immer genügend Ersatzvölker auch habe. Weil jedes Jungvolk, was ich aus einem Muttervolk herausnehme, entlastet das Muttervolk. Das heißt, es überlebt dann ein, zwei Monate sowieso schon länger, weil ich die Milben auf zwei Völker verteile, die Last. Und zusätzlich habe ich das Jungvolk, wenn ich es entsprechend mache und behandle auch, als Reserve, sollte mit meinen Muttervölkern, die Wirtschaftsvölker sind in der Regel, wo der Honig produziert wird, was passieren, dann habe ich mein Jungvolk im nächsten Jahr als Reserve. Am schlechtesten ist immer, wenn ich warte auf Schwärme, keine Völkervermehrung geplant habe oder keine Jungvolkbildung geplant habe, dann kann ich ja keine Selektion machen. Als Imker sollte ich immer mehr Bienen haben, als ich eigentlich mehr Bienenvölker selbst brauche. Weil dann kann ich die schwach sind, miteinander vereinigen. Wenn ich wirklich gesunde habe, in Überzahl, die kann ich verkaufen an Kollegen oder ich kann es natürlich auch verschenken. Aber ich sollte immer Reserven haben. Und dann bin ich auch nicht gezwungen, irgendwelche Krüppel versuchen weiter zu pflegen, die sich meistens dann schlecht entwickeln oder zusätzlich andere Krankheiten kriegen, weil ein Bienenvolk hat ein voll funktionierendes Sozialsystem und Immunsystem natürlich nur als Volk, wenn es entsprechende Volksstärke hat. Was ist denn so die optimale Anzahl an Völkern, die ich dann so als Hobby-Imker, also jetzt nicht als Erwerbsimker habe? So das kann man so nicht benennen. Das, was Sie noch mit Spaß betreuen können, würde ich mal sagen. Okay, aber praktisch mit diesem Puffer eben, dass man eben Reservevölker hat und also immer mit drei wird man keine Reservevölker haben. Naja, 3 bis 5 ist schon ein gewisser Ansatz. Ja. Ein Volk ist schlecht. Ja. Ja, ja. Mehrere Völker sind schon deswegen gut, damit Sie einmal sehen, wie unterschiedlich die Völker sein können. Es ist ja so, dass nicht ein Volk gleich ist wie das andere. Das habe ich auch schon mal gesagt. Ja. Sie sehen ja nur die Unterschiede, was ist ein schönes Volk, was ist ein schwaches Volk, wenn es zumindest zwei Völker am Stand haben. Ja? Genau. Wenn es nur eines haben und im Idealfall ist es ein super Volk, kennen sie nichts anderes. Ja? Ihr Nachbar hat ein anderes Volk, auch nur eines, das ist ein Krüppel schon immer gewesen, der sagt, nein, mein Volk ist nie größer als eine Zage von mir aus. Ja? Also deswegen ist schon einmal gut, dass man diese Variationsbreite, wie die Bienenvölker sein können, von der Volksstärke her sieht, dass man 3 bis 5 Völker hat. Auch die Verhaltensunterschiede. Die Völker können sich unterschiedlich verhalten. Das eine sticht mehr wie das andere. Das eine sitzt ruhiger auf den Waben, die anderen rennen vielleicht von den Waben runter. Die Sachen sieht man alle natürlich nur dann, wenn man ein paar Völker hat. Alternative gibt es natürlich auch. Man besucht andere Stände, macht von mir so einen Imkerkurs, wo man im Rahmen der Ausbildung auch an der Imkerschule verschiedene Völker sieht. Oder man macht so einen regelmäßigen Besuchswechsel. Einmal geht man zu seinem Freund, dann kommt der Freund her, diskutiert das oder in der Ortsgruppe macht man so einen Tag der offenen Tür, wo man von einem zum anderen geht und sagt, wenn Sie die gut kennen, ja, ich lasse mich in meinen Betrieb reinschauen und dann sieht er auch vieles. Ja. Also praktisch dieser Austausch an Wissen, Erfahrung und gemeinsam hinschauen. Und halt beobachten und der muss die Möglichkeit haben, dass er unterschiedliche Dinge sieht. Ja, ja, klar. Ja. Das ist auch ein positiver Ausweg. Das hat man nur, wenn er sozusagen die Bienen vernachlässigen muss, weil er zeitlich überlastet ist vom Beruf her und so, dann macht ihm das Hobby sicher keinen Spaß mehr. Und dann hat er Probleme mit der Bienengesundheit oder mit Ausfällen, dann macht es ihm noch weniger Spaß. Mhm. Also dann hat er die Schwelle sicher schon überschritten, was man in seiner jetzigen Situation ihm als Hobby am Völkerzoll zumuten soll. Das andere ist natürlich, was vertragen die Nachbarn? Mhm. Nicht je nachdem, wo er imkert. Ja, ja. Was vertragen die Nachbarn im Sinne von der Anzahl an Völkern? Anzahl an Völkern, ja. Es gibt dann auch so mittel- und langfristige Strategien gegen die Varroa-Milbe, also dass man Königinnen züchtet, die eben diese Fähigkeiten dann verstärkt haben, die Milben selbst zu erkennen. Aber da ist man noch nicht weit. Ja, es gibt verschiedene Tests, Leistungstests, wo man das messen kann. Zum Beispiel kann man die Ausräumrate von abgestorbener Brut messen. Ja. Oder man kann zum Beispiel feststellen, den Putztrieb, wie hoch ist der ausgeprägt bei den Bienen. Man kann die Milbenvermehrung im Stock messen, indem man schaut, wie viel fallen noch immer nach der gleichen Behandlungsart ab und solche Sachen. Aber in Summe ist bis jetzt nicht möglich gewesen, durch Zucht bei uns in Mitteleuropa eine Biene herauszuselektieren, seit wir die Varroa-Milbe haben, die ohne irgendwelche anderen zusätzlichen Maßnahmen, ohne unterstützende Maßnahmen von Seiten des Imkers überleben könnte. Aber so in die Richtung wird schon sehr wohl Programme auch, gibt schon, ja, klar. Gemacht, ja. Es gibt auch Selektionsprogramme, wo man, so wie in der Tierzucht, diese Leistungsparameter mit erfasst, auch Varroa-Vermehrung, und das geht dann in den Zuchtwert der Väter und Mütter ein. Und dann habe ich noch mitgekriegt, aber das dürfte ein bisschen was esoterisch, nicht esoterisch, aber ein bisschen eigenartig sein, der Bücherskorpion, der früher in den Bienenstöcken mehr drinnen war oder auch nicht, weiß ich nicht, der wäre auch in der Lage, Milben zu erkennen und zu... Dazu kann ich eigentlich gar nichts sagen. Ich weiß, wie Bücherskorpione ausschauen, ich finde ihn auch immer wieder, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wirklich eine Varroa-Bekämpfung auf den Bücherskorpion aufgebaut werden kann. Scheinbar knappert er ein Bein an und saugt die dann wie ein Strohhalm aus oder so. Ja, aber wie erwischt er denn zum Beispiel die Milben, die in der verdeckelten Brut sitzen? Ja, eben. Und er wird sicher nicht auf eine Biene klettern und die Milben von der Biene runterputzen. Das wird er sicher auch nicht machen. Also, ich meine, vom Putzerfischen wäre da die Idee gewesen. Aber das halte ich für absolut unrealistisch. Ja. Das war zwar in den Medien, ich kenne die Berichte. Da war aber irgendwas. Und aber ich kann mir in der Praxis nicht vorstellen, dass sie da wirklich eine Bekämpfung aufbauen ließe drauf, weil da müsste ja vorher die Bücherskorpione in Massen züchten und die dann in Massen in den Bienenstock hineinrennen lassen, dass die da drinnen die Milben anknabbern. Gut, könnte ja sein, nicht? Also, aber dann hat man wahrscheinlich neue Probleme. Die sich daraus entwickeln. Bücherskorpione in Massen zu züchten, ist sicher auch nicht einfach. Ja. Und immer, man muss auch immer dazu sagen, immer Varroose ist jetzt nicht das einzige Krankheitsproblem, das man bei Bienen hat. Es gibt dann natürlich auch noch viele andere und es gibt sicher auch noch viele andere Schädlinge, Stichwort der kleine Beutekäfer, der so im Anrollen ist in Richtung Italien aufwärts. Aber das sind dann Themen für weitere Bienengespräche, die wir ein andermal angehen. Insgesamt von der Tragweite her ist es schon eine große Geschichte eben im Vergleich zu, gut, man kann es nicht gegeneinander vergleichen, diese Probleme, die Bienen haben können. Was meinst du? Also die Varroa-Milbe im Vergleich zu jetzt ankommenden neuen Schädlingen ist noch immer ein ganz großes Problem? Oder kommen da jetzt noch viel größere Probleme auf uns zu? Naja, wenn man es vergleicht, also heute die Varroa-Milbe sicher für gefährlicher für die Bienen als den Bienenstockkäfer. Okay. Aber dann, gut, vergleichen ist immer schwierig. Wie es dann wirklich ausschaut, weiß man nicht. Ja. Aber man hat ja zum Beispiel aus den USA beides. Die USA haben ja den Bienenstockkäfer eingeschleppt und die Varroa-Milbe. Ah ja, okay. Und die sagen dann, und okay, mal. Da macht sicher die Varroa-Milbe mehr Probleme als der Bienenstockkäfer. Mhm. Aber grundsätzlich ist natürlich so, alles, was im Bienenvolk dazukommt und das Bienenvolk belastet, schwächt natürlich das Bienenvolk. Das heißt, die Reserven, die jedes Bienenvolk in sich hat, werden irgendwo angeknabbert von allen Seiten. Und das führt halt dann dazu, dass der kleinste Tropfen, wie man sonst sagt, das Fass zum Überlaufen bringt, dazu führt, dass das Bienenvolk dann kollabiert oder irgendwelche Schadsymptome zeigt. Und es gibt ja dann ja auch eben noch, was weiß ich, die Faulbrut und so weiter. Also da wird jetzt ein Buch gesehen von 1900, diese Faulbrut ist schon ganz lange bekannt oder gibt es schon, ist dort ja, nein, die gibt es schon sehr lange, ja. Ja. Und nochmal zur Milbe, wenn man ihre Beine zählt, kommt 8 heraus. Das heißt, das ist kein Spinnentier. Das ist ein Spinnentier. Ja. Mhm. Milben sind Spinnentiere. Was auch immer das. Also, glaube ich, zweiteilig. Die haben einen Kopfteil und einen Hauptteil. Und nicht dreiteilig wie andere Insekten, so viele. Ja, bei der Varroa-Milbe sehen sie nicht einmal mehr richtig einen Kopfteil. Weil der so klein ist. Und hat sie ja einen Panzer auch drüber. Also sie sehen, wenn sie eine Milbe sehen, eigentlich nur einen kompakten braunen Punkt. Ja, genau. Ja. Der breiter ist als lang. Weil sie das sagen, jetzt einmal, wenn wir beim Aussehen gelandet sind, vielleicht zum Abschluss ist es ein guter Punkt. Ja. Weil sie vorher auch gefragt haben, was muss man wissen von der Varroa-Milbe? Ja. Man sollte sie einmal kennen. Ja? Ja, ja. Wir haben heuer zum Beispiel eine Probe bekommen. Die ist uns eingeschickt worden, die Bienen tragen so komische Pollen ein, was das sein könnte. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Pollen, die da herunten liegen, lauter Varroa-Milben waren. Aha. Also jeder Jungimker ist gut beraten, wenn er sich ein gutes Buch besorgt. Ja. Oder im Internet findet er das Ganze alles. Oder bei uns auf der Homepage mit unseren Merkblättern kann er alles abrufen. Ja? Ja. Dass er mal weiß, wie schauen die ganzen Schädlinge aus. Wie schaut eine gesunde Biene aus, wie schaut eine kranke Biene aus. Dann kann das nicht mehr passieren, dass er praktisch, oder als Eier hat er es bezeichnet. Ja? Andere Einsendung war, er hat im Bienenstock so komische rötliche Eier gefunden. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, er soll uns schicken und dann hat sich herausgestellt, dass diese Eier lauter Varroa-Milben waren. Mhm. Also natürlich, wenn man keine Lupe zur Hand hat oder kein Sterne-Mikroskop oder so irgendein Vergrößerungsgerät, dann könnte man es vielleicht verwechseln. Ja? Aber auf der anderen Seite, wenn ich Bienen halte, sollte ich zumindest einmal eine Varroa-Milbe gesehen haben. Da könnten sicher auch die Vereine was tun für die Jungimker, indem die so Varroa-Schautage von mir aus machen, wo sie in die Vereinsabende Varroa-Milben mitbringen nach einer Behandlung oder Drohnenbrutwaben, wo man den Jungimkern zeigt, wenn man die Drohnenbrut auseinanderbricht, wie schaut jetzt so eine Varroa-Milbe aus? Mhm. Wie schauen die Weibchen aus? Wie schauen die Männchen aus? Die sind da halt nur in der Zelle drinnen. Wie schauen die Larven aus? Dass die das wirklich einmal live sehen und nicht nur in einem Buch, weil dann sehen sie sofort das richtige Größenverhältnis, wie klein sind die Dinger wirklich, worauf muss ich schauen. Mhm. Dann gibt es helle Milben, dunkle Milben und solche Dinge, dass man das wirklich macht. Weil in vielen Fällen ist es so, es ist schon eine gewisse Varroa-Müdigkeit eingetreten. Jeder sagt, na Varroa, ich kann das schon nicht mehr hören. Bei den Vorträgen wird es vernachlässigt. Aber es ist meiner Meinung nach, das merkt man wirklich, eine Lücke entstanden zwischen dem Wissen, was die älteren Imker gehabt haben, die schon länger Bienen haben, in der Zeit, wo die Milbe eingeschleppt wurde in Österreich und sich ausgebreitet hat, wo intensive Schulungen stattgefunden haben und wo jeder heute annimmt, es weiß eh schon jeder alles über die Varroa-Milbe, aber die Jungen wissen nichts drüber. Ah. Die kaufen sich eben irgendwo die Bienen, weil sie enthusiastisch sind, haben keine Ahnung von Varroa-Milben, haben auch noch nie eine gesehen und da ist jetzt eine Lücke. Und deswegen wäre es wichtig, dass man denen wirklich praktisches Anschauungsmaterial in die Hand gibt und das könnten sicher am besten Vereine machen oder wenn der einen Mentor hat, einen älteren, einen erfahrenen Imker, der ihn unterstützt und sozusagen sagt, schau bitte, auf das musst du schauen, auch bei den Brutkrankheiten ist das so. Ja, ich meine, das macht, finde ich, auch das Faszinierende der Imkerei, diese Wissensweitergabe, die echt eine wichtige Angelegenheit ist. Also ich habe es zum Beispiel beim Imkerkurs in Mistelbach heuer gesehen, die Varroa-Milbe beim Albert Schittenheim, weil wir eben zu einem Stand gegangen sind und die war halt im Nacken einer Biene und dann habe ich einmal eine echt gesehen und er hat auch einen ganzen Nachmittag über diese Entwicklungszyklen der Varroa-Milbe gesprochen. Also das war eigentlich eine sehr gute Ausbildung her. Nur was es dann bedeutet jetzt für den Stand, für die Arbeit und wie diagnostiziere ich, was kann ich tun und diese ganzen Ablaufgeschichten, die wird man wahrscheinlich am besten im Kontakt mit anderen erfahrenen Imkern machen können. Wobei da auch oft die Gefahr ist, dass es eben sogenannte erfahrene Imker eben gerade nicht richtig machen und dann irgendwie... Das Problem hat man immer. Nicht? Also, ist gescheiter, sucht sich ein gescheites Buch, wo das beschrieben ist. Es gibt ja vom Österreichischen Imkerbund diese Broschüre Varroa bekämpfen. Ja, ja, und dem kann man dann dran. Da ist das sozusagen ein Schema drinnen, wie er nach dem Ablauf das einstellen kann. Sie haben auch ein Buch geschrieben, über die Imkerei. Ja, das eine, den erfolgreichen Imker, gemeinsam mit dem Herrn Ulz. Ja, das werden wir anschauen. Gibt was anderes auch noch. Ja? Ja. Wie, das eine, das ist ein Beitrag in einem sehr schönen Buch vom Brandstätter Verlag, ist aber, glaube ich, schon vergriffen, von Bienen und Imkern, von Wachs und vom Honig. Aha. Und dann habe ich überarbeitet die naturgemäße Bienenzucht vom Dr. Pretschko in einer anderen Auflage, aber die ist in der Zwischenzeit, glaube ich, auch schon vergriffen. Okay, aber das, die Imkerei leicht gemacht, Der erfolgreiche Imker. Der ist jetzt gerade in Vorbereitung für die 6. Auflage. Ah, super. Ja. Na, da werden wir hin verlinken auf der Website. Und beim Stocker Verlag findet man das sicher. Okay. Ja. Gut. Gerne. Ich glaube, das war's, oder? Ja. Sollte man noch irgendwas Wichtiges sagen? Nein, ich glaube, das war ein sehr weiter Bogen schon, den wir da abgehandelt haben. Ja. Über die Varroa könnte man tagelang reden, aber das Wichtigste, glaube ich, ist einmal gesagt worden. Okay, super. Ja. Und wie gesagt, ich kann nur darauf verweisen, wenn sich wer dafür interessiert, wir haben bei uns auf der Homepage www.ages.at, wenn man weitergeht zu den Bienen, Merkblätter zu den verschiedensten Krankheitserregern und zur Varroa gibt es auch was. Ja. Heuer war ja ein starkes Varroa-Jahr, habe ich mitbekommen, so in den Foren, was man hört. Aber da werden wir vielleicht jetzt am besten mit dem Reinhard Fritsch sprechen vom Forum von Bienen aktuell, wie es gerade in was Thema in den Foren derzeit ist. Ja, dann bedanke ich mich jetzt mal gerne. Bei Ihnen fürs Gespräch. Danke, Rudolf Mosbeckhofer. Gerne. Hat mich sehr gefallen. Dankeschön. Forum zu Reinhard Fritsch. Reinhard, zurück aus dem Urlaub. Was war das? Karibik, glaube ich, gell? Nein, nicht so weit weg. Das war Sardinien. Naja, immerhin. Na gut, Reinhard, Varroa ist ein Thema auch im Forum, Blick ins Forum. Das wird auch wirklich, glaube ich, Länge mal Breite diskutiert, wann immer es was zu diskutieren gibt. Da kann man auch gut nachlesen, wenn man etwas zu wissen braucht. Es ist aber jetzt in letzter Zeit aufgetaucht, das Thema Beutenkäfer. Also ein weiterer Schädling, der das Potenzial hätte, Probleme zu liefern. Ja, leider. Wie schaut es denn da von deiner Seite her aus? Was gibt es da an Informationen, die bei euch im Forum so auftauchen? Ja, also wie du sagst, ist leider der kleine Beutekäfer ein Thema, das bei uns in Europa, besonders in Südeuropa, jetzt kommen wird. Es ist meiner Meinung nach nur eine Frage der Zeit, wie lange es dauert, bis wir ihn auch in unseren Breiten antreffen werden. Okay. Der kleine Beutekäfer, der stammt ja ursprünglich aus Südafrika, südlich der Sahara, ist aber schon Mitte der 90er Jahre, also 1996 konkret, in den USA aufgetaucht und dort zu einem riesigen Problem geworden. Ja. Hat also innerhalb kürzester Zeit sehr viele Bienenvölker komplett ruiniert, in kürzester Zeit. Aha. Ja, ist ein Parasit, der durch den Menschen eingeschleppt wurde, nicht nur in den USA, auch in Australien seit meines Wissens 2002, ist hier schon einmal kurz in Portugal aufgetaucht, durch wahrscheinlich einen Transport mit Königinnen, ist aber dort in den Griff bekommen worden. Das heißt, der hat sich nicht ausgebreitet. Jetzt aber in Süditalien seit August, September heurigen Jahres ist er dort aufgetreten und hat auch innerhalb kürzester Zeit doch, letztstand von mir, meinem Wissen nach, ist vor einer Woche an die 30 Bienenvölker bereits befallen. Und dort sind massive Maßnahmen gegen den Beutekäfer, gegen die Ausbreitung des Käfers, gegen diesen auch sehr stark auftretenden Schädling durchgeführt wurden, mit Verbrennen der Bienenvölker, mit Desinfizieren der Erde in einem Umkreis von 20 einmal Zentrum bis zu 100 Kilometer einem Radius rund um die betroffenen Stellen. Also so richtig, wie man eine Epidemie praktisch eindämmt, mit Begrenzen und weil er ja in den Boden sich verpuppt, auch den Boden abtragen und solche Sachen. Gott sei Dank oder leider, wie man will, kennt man also diesen Lebenszyklus des Käfers und weiß, dass er im Boden her als Magenform überlebt. Dadurch ist es notwendig, den Boden rund um die betroffenen Beuten doch in einem gehörigen Ausmaß zu desinfizieren, abzugraben, zu desinfizieren, um dort diesen Schädling in der Hoffnung doch noch rechtzeitig einbremsen zu können, was aber meines Erachtens, wenn man sieht, wie er sich ausbreitet und dort von ein, zwei bekannten Völkern innerhalb eines Monats dann in 30 Völkern anzutreffen war, sehr schwer bis fast unmöglich sein wird. Der Nachteil ist, er kann fliegen. Er fliegt über weite Strecken weg und er ist nicht nur auf die Bienen als Wohnzyklus angewiesen. Er kann es auch, und dadurch ist er eingeschleppt worden, auf Obst überleben. Aha. Und was macht er jetzt im Bienenvolk? Also er versteckt sich da in den Ritzen? Ja, er versteckt sich in den Ritzen. Die afrikanische Biene hat ja eine gute Strategie, ihn in Schach zu halten. Dort wird er mit Propolis zugekittet und ist somit unschädlich. Bei unserer Biene ist er natürlich ein Neuparasit, der nicht als unmittelbarer Schädling und Eindringling anerkannt wird. Ja. Wird zwar auch mit Propolis eingekittet, aber nicht in dem Maß, wie es die afrikanische Biene macht. Und was macht er? Frisst er jetzt Larven? Der erwachsene Käfer legt Eier in dunklen Ritzen in Bereichen, wo er von den Bienen nicht sofort erkannt wird, also im Bodengemüll, in abgefallenen oder eben in sonstigen Ritzen und Ecken, kann dort in seinem Lebenszyklus bis zu 2000 Eier legen, also eine gehörige Masse an Nachkommen, kann bis zu 6 Generationen in einem Jahr erzeugen. Und die Eier, die nach 3 bis 4 Tagen schlüpfen, sind dann Maden, die sich wirklich kreuz und quer durch das gesamte Wabenmaterial durchfressen. Aha. Also quer durch den Honig, quer durch das eingelagerte Bienenbrot. Also er zerstört praktisch das gesamte Bienenvolk. Und wenn so ein Volk wirklich komplett stark mit diesem Käfer einen Befall hat, dann ist es innerhalb von 14 Tagen so weit, dass die Bienen ausziehen und den Rest, inklusive der Brut, den Käfer überlassen müssen. Und das ist dann doch eine Katastrophe. Ja, und nicht nur die Bienen sind betroffen, sondern auch Hummelvölker. Natürlich nicht in diesem Ausmaß, aber auch Wildbienen oder Hummelvölker, die kleinere Staaten bilden und wo doch Nektar und Honig und Pollen eingelagert werden, sind dem Beutekäfer ein Opfer. Jetzt kann man ihn relativ gut erkennen und weil er ist auch jetzt nicht klein, also er ist deutlich sichtbar und auch an den Schäden am Schadbild erkennbar. Kann man ihn aufhalten? Also was ist so eine Maßnahmen, die man als... Ja, also klein ist er nicht, er ist erkennbar etwa ein Drittel der Bienengröße, also so wie ein Marienkäfer in dieser Größenordnung ist er, ist mit dem Glanzkäfer, mit dem Rapsglanzkäfer verwandt, der aber weit nicht bis überhaupt nicht solche Schadensbilder hervorruft, wie der kleine Beutenkäfer. Man kann ihn als Imker mit einer, Gott sei Dank oder leider haben wir die Erfahrung eben aus Amerika, aus Australien und den anderen Ländern, wo er schon aufgetreten ist, zumindest in Schach halten. Man wird ihn, wenn er mal aufgetreten ist, nicht mehr aufhalten können. Wir werden mit ihm leben müssen, wie mit der Varroa, und werden unsere imkerliche Praxis darauf abstimmen müssen, den Käfer in Schach zu halten. Er ist auch mit organischen Säuren wie Essigsäure und Ameisensäure behandelbar, sage ich jetzt einmal, oder in Schach zu halten. Und genauso mit eigenen Käferfallen, wo der Käfer, wenn er in den Bienenstock eintreten möchte, in die Falle gerät und von dort dann vom Imker her entfernt werden kann. Natürlich wird es immer wieder Käfer geben, die diese Fallen umgehen können oder die Säuren, mit denen man ihn behandeln kann oder vernichten kann, ihn nicht den Garaus machen werden. Also es wird so sein, dass wir bei jeder Kontrolle auch auf den Beutekäfer achten müssen. Es ist auch meldepflichtig, muss man sagen. Ja, wenn ein derartiges Schadensbild da ist, dass er richtig das Bienenvolk befallen hat, ist, wie du richtig sagst, das erste Mal meldepflichtig nach einem EU-Gesetz, weil er als Seuche, als nicht heimische auftretende Seuche gilt. Und er ist, wenn er stark als Schadensbild auftritt, einfach nur mehr zu vernichten, zu verbrennen, inklusive Abtragen des Erdreiches. Also das ist sicher ein großes Problem, wenn er massiv auftritt, aber in der Hoffnung, dass wir bereits wissen, dass er wahrscheinlich kommen wird, müssen wir im Vorfeld solche Maßnahmen ins Auge fassen, dass er nicht massiv auftreten kann, sondern eben nur vereinzelt und in Schach zu halten ist. Und verwundbar sind die Imker in der Verbreitung her einfach durch den Austausch von Völkern, Wandervölker, Königinnen oder einfach Bienenschwärmen, die man über Internet bestellen kann, die halt von irgendwo herkommen. Also je weniger da kunterbunt durcheinander geschickt wird, desto mehr kann man die Ausbreitung verhindern. Oder ist es zu naiv gefragt? Oder Nein, ist nicht gleich gefragt. Es ist sicher durch die Wanderei, gerade jetzt speziell in den Süden Italiens. Ich nehme aber an, dass dort ein Einwandern in dieses Gebiet von der Behörde in Italien unterbunden werden wird, ist ein Faktor, der die Ausbreitung des Käfers beschleunigen wird. Ja. Der Versand von Bienen kreuz und quer durch die halbe Welt. Aha. Was möglich ist, ist natürlich, und so ist er ja auch nach Italien gekommen, dass er mit einem Obsttransport, wie gesagt, er kann also auch auf Obst leben und überleben, dass er durch seinen Obsttransport bei uns einfach bereits eingeschleppt wird. Ich sehe die Alpen zwar jetzt noch als Barriere, aber eine Ausbreitung über den Ostalpenraum, über Ungarn, ist also sicherlich möglich. Und der Käfer wird auch bei uns, bei allen bekannten klimatischen Verhältnissen, auch Möglichkeiten finden zu überleben, weil er in Amerika sogar im Norden bis hin zu Kanada vorkommt. Das heißt, früher oder später wird es das einfach geben und man muss es zum Teil der... Ist meine persönliche Meinung, dass es so sein wird. Ich glaube nicht, dass wir den in Italien dort wirklich komplett in den Griff bekommen werden, dass es ihn dort nicht mehr gibt. Und über diese Ausbreitungsschiene, es ist möglich, dass er so weit fliegt, wird er in den nächsten Jahren irgendwann einmal Richtung Norden sich ausbreiten und dann werden wir ihn wahrscheinlich bekommen. Wenn es nicht früher durch Bienentransport, der leider stattfindet, durch Bienenversand, Völkerversand, bereits früher geschieht. Aber da wird ja um aufs Forum noch einmal zu kommen, da wird ja die Stimmung auch im Forum dementsprechend gedrückt sein, oder? Also lustig findet das ja keiner. Na, lustig findet es keiner. Es gibt natürlich wie immer die Meinungen, die optimistischen Optimisten, die sagen, es wird nicht so arg sein, wir werden damit leben können, vielleicht kommt er gar nicht, bis wirklich zu den Pessimisten, die sagen, die Imkerei werde ich an den Nagel hängen, wann wir den Käfer bekommen. Ja, ja. Es ist wie überall, wenn ein Thema sehr emotional gesteuert ist, natürlich auch die Meinung derer, die das in die eine extreme oder in die andere extreme Richtung sehen. Ich meine, das wäre ganz interessant, dass man mal nachschaut, welche Bedrohungen eigentlich wieder verschwunden sind. Es sind ja auch sicher schon im Laufe der Geschichte Bienen von Schädlingen bedroht gewesen, die es heute nicht mehr gibt. Also um die Optimisten wieder ein bisschen zu unterstützen. Ja, Schädlinge ja, oder eben Krankheiten, die Bienen haben, zum Beispiel Nosema, das also Durchfall bei den Bienen hervorruft, ist in den Griff bekommen. Aha, okay, also da ist wieder was funktioniert. Ja, nur so wie Varroa, die halt auch durch eine ängstliche, ordentliche Praxis im Griff zu haben ist, werden wir hoffentlich den Käfer auch in den Griff bekommen. Es hängt aber von uns ab, ob wir wirklich ordentlich an einem Volk arbeiten oder an unseren Völkern, besser gesagt, oder nicht. Es gibt ja leider immer noch Imker, die auch Varroa nicht im Griff haben. Und so wird es Imker geben, die den Käfer dann nicht im Griff haben. Und das ist dann leider eine Brut- und Vermehrungsstätte für diesen neuen Schädling. Und das ist eben diese ordentliche imkerliche Praxis, die aber eben dann auch gar nicht leicht ist. Also das muss man ja alles lernen. Also und da sind halt wahrscheinlich dann die Vereine aufgerufen. Ja, ein neuer Schädling, eine neue Gefahr, mit der wir leben müssen, die wir erkennen müssen und die wir rechtzeitig und richtig behandeln müssen. Gut, danke, Reinhard. Ja, war kein angenehmes Thema, aber trotzdem ein sehr interessantes Thema. So, und jetzt zu einem Korrespondenten, zu einem Bienenkorrespondenten. Was ist los an den Ständen draußen, konkret in Graz? Leonardo Della Pietra, er hat das Foto für das Bienengespräch Nummer 6 gemacht, und zwar von der Varroa-Milbe. Und Varroa ist eben auch bei ihm, und er hat ein Volk, ein großes Thema. Das wird er uns jetzt erzählen. Super Fotos, Leonardo. Wir werden dorthin verlinken auf der Bienengesprächsseite. Wie kommst du dazu? Weil ich habe einen Bienenstock seit April. Ja. Und ich habe gesehen, dass es gab viele Varroa auf meinem Stock. Und wir haben ein Mikroskop. So. Ja. Ich habe gedacht, ich kann vielleicht das für Varroa-Bilderaufnahme verwenden. Man findet diese Bilder, indem man bei Bienen aktuell ins Forum schaut und unter dem Suchbegriff Varroa, also eine der aktuellen Beiträge. Und es sind wirklich schöne Aufnahmen von oben und unten, von vorne und hinten. Schauerlich schön eigentlich. Es sind wilde Tiere. Ja, danke. Leonardo, du sagst, du hast ein Volk. Das Thema Varroa betrifft dich auch, oder? Ja, genau. Warum? Ich habe es im April bekommen und ich habe eine Doppelbarheit, so eine Stock, die horizontal ist. Auf Englisch ist Doppelbarheit. Ja. Und ich habe bis Mai keine Varroa gesehen, bis Juni. Ja. Dann habe ich die Drohnenzellen aufgemacht, um zu sehen, wie viel Varroa es gab. Und es war auch einige, aber ich habe mir keine Sorge gemacht. Und leider habe ich nicht mehr kontrolliert. Ich war auf Urlaub und plötzlich war ich ungefähr 3000 Varroa auf diese Stickyboard und es gab viel weniger Bienen auch so. Ja. Ich glaube, ich habe ein Problem damit und muss behandeln. Ich hoffe, die Bienen überwintern jetzt. Und was machst du da beim Behandeln? Was ist da die Idee? Bis jetzt habe ich noch nicht gemacht mit Chemikalien. Ich habe nur letzte Woche mit Puderzucker probiert. Ich habe gelesen, dass es gibt andere Behandlungen, die chemiefrei sind. Und da der Bienenstock schon verletzt war, habe ich gedacht, okay, probiere ich, habe nicht viel mehr zu verlieren. Und dann habe ich mit Zucker probiert. In die erste 2 Stunden 70 Varroa gefallen und dann nur einige danach. Muss ich heute wieder behandeln, denn das wird sehr lustig. Du bist heuer zur Imkerei gekommen, also heuer das erste Jahr. Ja, ja. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Ich habe immer gedacht, dass ich wollte mit Bienen probieren, anfangen. Und heuer hatte ich ein bisschen mehr Zeit, weil vorher war nicht möglich, mit Haus und Bau und keine Kinder. Und bist du da auch bei einem Verein, dass du zu Vereinsabenden gehst? Nein, ich bin noch nicht gegangen. Ich habe viel gelesen, ein paar Bücher und über Internet mich informiert. Ja. Aber vielleicht muss ich schon irgendwelche Ausbildung machen jetzt. Ja. Also ja, das ist gar nicht leicht. Auch zum Wetter vielleicht. Ja, man muss Erfahrung haben. Und die Imkervereine haben schon kennen, was passiert in unserer Umgebung. So. Und du bist in Graz? Ich wohne in Graz, in der Stadt, so Don Bosco, in einem Garten, in einem Altenhaus. Und es ist kein Problem, die Kinder spielen daneben. Und ja, sind ganz ruhig, die Karnika-Bienen. Die Sanftmütigen. Ja. Ja. Und wie geht's weiter? Wie wirst du das im nächsten Jahr? Was ist dein Plan? Ja, ich muss jetzt schauen, ob die überwintern. Und inzwischen habe ich einen Kontakt genommen mit einer Imker, der lehrt zu imkern. Ja. So, ich werde auch sehen, was möglich ist. Wenn möglich, mit weniger Chemikalien, dann sehen wir. Und dir geht es da auch um das naturnahe Imkern? Ja, ist nicht für Verkaufen. So, ich brauche auch nicht Lösungen, die effizient sind. Ja. Ja. Ja. Na gut, Leonardo, vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast und danke auch, dass ich da ein Foto verwenden darf für den Bienenpodcast, für diese sechste Ausgabe. Danke für deine Aufmerksamkeit, ist kein Problem. Ja. Tschüss. Schönen Tag, nein, danke, ciao. Ja, und das waren die Bienengespräche, die 6. Ausgabe zum Thema Varroa. Wie geht's weiter eigentlich? Das sehe ich auf der Website www.bienenpodcast.at. Wow, mit einem N, Bienen, no, Bien, Bienenpodcast.at. Und da gibt es einen Menüpunkt Übersicht Und dort sieht man verlinkt alle bisherigen Folgen. Und bei Nummer 7 steht, wir beschäftigen uns mit der Vermarktung, wie man den Honig an die Menschen kriegt, was am Glas außen draufstehen muss und was die Steuer zu all dem sagt. Ja, das sind die Bienengespräche, die Planung für den November. Mitte November kommen sie wieder raus. Und Lothar Bodingbauer verabschiedet sich. Thank you.